Es gab zwar erhebliche Zeichen der Ungeduld im liberalen Lager, aber es gab bei den Liberalen keine Bereitschaft, ihre Ziele mit Gewalt durchzusetzen. Die liberalen Forderungen sollten auf dem Wege der gesetzlichen Reform realisiert werden. Die Liberalen betrachteten Revolutionen eigentlich als großes Missgeschick, zumal sie fürchteten, dass eine Revolution, eine politische Revolution, sich zum Umsturz der gesamten gesellschaftlichen Ordnung entwickeln könne. Sie orientierten sich dabei als warnendem Beispiel an Frankreich, vor allem des Jahres 1793. Dass die Unzufriedenheit des Jahres dass die Unzufriedenheit sich 1848 schnell zuspitzte und zur Revolution führte, entsprang wesentlich der Furcht vor Frankreich. Es ist sehr fraglich, ob ohne die französische Initialzündung überhaupt eine revolutionäre Entladung zustande gekommen wäre. Bei den deutschen Liberalen herrschte weithin der Glaube, dass ein revolutionäres Frankreich wie 1792 wieder expansiv werden würde. Dem befürchteten Krieg durfte Deutschland nicht im Zustande der Spaltung gegenüberstehen. Es erschien also als allerhöchste Zeit für die Bundesreform. Die unbegründete Furcht vor Frankreich war, wie ein zeitgenössischer Beobachter später im Staatslexikon formuliert hat, ein Grundzug der Bewegung in ihren ersten Stadien. Als sichtbar wurde, dass Frankreich mit eigenen Problemen genug zu tun hatte, nahmen die außenpolitischen Besorgnisse ab. Immerhin sah die Paulskirche sich noch im Juli genötigt, die deutsche Heeresstärke auf den exorbitanten Satz von 2% der Bevölkerung zu erhöhen. Die sorgenvolle Aufmerksamkeit der Liberalen wandte sich mehr und mehr der inneren Unruhe zu. Die revolutionären Erhebungen im März und April in Südwestdeutschland hatten gerade in Kreisen des gemäßigten Liberalismus nachhaltig die Sorge um die Sicherheit von Freiheit und Eigentum geweckt. Man stand jetzt nicht an, die Linke, den demokratischen Radikalismus, als Umsturzpartei zu bezeichnen. Man hielt den Radikalismus für gefährlich, weil er, wie einer der führenden badischen Liberalen Bassermann meinte, über das leicht zu bewegende Proletariat verfügte. Die gemäßigte Mehrheit des Liberalismus stellte sich dagegen die Aufgabe, als ein Damm dazustehen gegen die das Vaterland bedrohende Gesetzlosigkeit, so Rudolf Heim, einer der führenden Repräsentanten des gemäßigten Liberalismus. Aber auch die gemäßigten Liberalen waren bereit, die Situation zur Erreichung des längst Erstrebten auszunutzen. Nur wollten sie den Boden des Rechtes dabei möglichst nicht verlassen. Bei ihrer weiteren politischen Arbeit waren sie deshalb zunächst bereit, die Institutionen des Bundes mit einzubeziehen. Die Nationalversammlung, die gewählt werden sollte, hatte demzufolge eine doppelte Legitimation. Sie entsprang einerseits über die Heidelberger Versammlung, den Siebener Ausschuss und das Vorparlament, extrakonstitutionellen Gremien. Sie entsprang andererseits den Bundesbeschlüssen vom 30. März und 7. April, hatte damit eine eindeutig unanfechtbare rechtliche Basis. Auf der Linie des bis zur Wahl der Nationalversammlung eingeschlagenen Weges hätte es gelegen, den Bund auch weiterhin an der Verfassungsarbeit zu beteiligen. Aber jetzt machte sich das Schwergewicht bemerkbar, das Institutionen innewohnt. Die Nationalversammlung wollte das Monopol der Konstituierung Deutschlands für sich behaupten. Sie wurde damit zum revolutionären Parlament. Schon das Vorparlament hatte beschlossen, dass die Schaffung der künftigen Verfassung Deutschlands Aufgabe einzig und allein der Nationalversammlung sei. Entsprechend sagte der Präsident der Paulskirche, Heinrich von Gagern, nach seiner Wahl, die Nationalversammlung wolle eine Verfassung für das ganze Deutsche Reich schaffen, der Beruf dazu läge in der Souveränität der Nation. Wenig später beschloss die Nationalversammlung, dass sie das aus dem Volkswillen hervorgegangene Organ zur Begründung der Einheit und Freiheit Deutschlands sei und dass einzelstaatliche Verfassungen nur nach Maßgabe der Reichsverfassung Gültigkeit haben könnten. Die Paulskirche galt Zeitgenossen und rückschauenden Beurteilern als die große Heerschau des deutschen Liberalismus, als die legale Repräsentation der Wünsche des deutschen Volkes. In sie wurde gewählt, wer innerhalb des vormärzlichen Liberalismus, innerhalb der vormärzlichen Opposition einen Namen hatte. Die Liberalen stellten ungefähr 4/5 der Parlamentarier, die Radikalen ungefähr 1/5. Anhänger des Status quo ante gab es in der Paulskirche nicht. Es gab nur eine schmale liberal-konservative Rechte. Innerhalb des Paulskirchenliberalismus dominierte der gemäßigte Flügel. Soziologisch war die Paulskirche ein Honoratiorenparlament. Ihre gesetzliche Mitgliederzahl lag bei 649, weil aber in einer ganzen Reihe von österreichischen Wahlkreisen nicht gewählt worden war, lag die tatsächliche Mitgliederzahl bei ungefähr 585. Mit den gleichzeitig gewählten Vertretern wurden insgesamt 830 Abgeordnete gewählt, die tatsächlich einen Sitz in der Nationalversammlung hatten. Die soziologischen Daten, die Sie in der Literatur finden, basieren auf diesen 830 Abgeordneten, die bis zur Auflösung des Rumpfparlaments in der Nationalversammlung saßen, oder auf 799, die bis zur Verlegung der Nationalversammlung von Frankfurt nach Stuttgart in der Nationalversammlung saßen. Also rund 800 Abgeordnete. Von diesen 800 Abgeordneten hatten mindestens 543 studiert, wahrscheinlich sehr viel mehr. Wenigstens 445 waren Juristen. Nach Berufen waren 436 Beamte, 39 Geistliche. Handel und Gewerbe und die Landwirtschaft waren nur mit 100 Abgeordneten vertreten. Es handelte sich um eine Versammlung von Zelebritäten und diese Versammlung war sehr schwer zu strukturieren. Es gab zu viele eigenständige Persönlichkeiten und zu wenig parlamentarisches Fußvolk. Man war sich von Anfang an darüber einig, dass für die Arbeitsfähigkeit dieses Parlaments eine Gruppenbildung unabdingbar sei. Die Bemühungen um eine Gruppenbildung begannen sogleich nach dem Zusammentritt der Nationalversammlung. Wesentliche Impulse gab im Juni die Debatte über die provisorische Zentralgewalt, die alle Parlamentarier als epochemachend, als meinungsscheidend interpretierten. Die Fraktionsbildung in der Nationalversammlung kam nie zu einem Abschluss. Es gab eine ständige Fluktuation, es waren viele Austritte und Neuzugänge von Parlamentariern zu verzeichnen. Nach der Struktur des politischen Betriebs in Deutschland vor 1848 können wir zwei große Lager unterscheiden, die nach der Trennlinie Einstellung zur Volkssouveränität zu gliedern sind. Jedes dieser Lager hatte mehrere Fraktionen. Die Linke und die äußerste Rechte kamen als erste zu festen Zusammenschlüssen, das entsprang ihrer Minderheitensituation in diesem überwiegend liberalen Parlament. Der demokratische Radikalismus, also die Linke, tagte anfänglich gemeinsam unter dem Leipziger Buchhändler Robert Blum im Deutschen Hof. Ich muss hier einfügen, dass die Fraktionsnamen der Paulskirche nach den Tagungslokalen gewählt worden sind in allen politischen Lagern, also Bezeichnung des demokratischen Radikalismus als Fraktion Deutscher Hof. Diese gemeinsame Fraktion der Linken hielt nicht allzu lange. Es kam nach wenigen Tagen zu einer Sezession der entschiedeneren Linken, die sich im Wirtshaus Donnersberg sammelten. Wir haben also zwei Fraktionen des demokratischen Radikalismus, Deutscher Hof und Donnersberg. Wobei die Unterschiede zwischen diesen beiden Fraktionen im Wesentlichen taktischer Natur sind. Die äußerste Linke, der Donnersberg, traute der parlamentarischen Arbeit nicht allzu sehr und meinte, dass man außerparlamentarische Kräfte ins Spiel bringen würde. Verfassungspolitisch waren sich Deutscher Hof und Donnersberg einig. Sie waren der Überzeugung, dass die Verfassung einzig und allein durch die Nationalversammlung zu beschließen sei. Sie wollten das allgemeine Wahlrecht. Sie wollten eine verantwortliche Exekutive auf Zeit, möglichst mit republikanischer Spitze. Sie wollten einen Bundesstaat, dabei den Einzelstaaten das Recht zugestehen, ihre Verfassungsordnung selbst zu bestimmen. Sie wollten die sofortige Verkündigung der Grundrechte. Die prominentesten Politiker des deutschen Hofes waren Robert Blum, neben ihm spielte der Gießener Zoologe Karl Vogt als sehr scharfer Debattenredner eine große Rolle. Im Donnersberg dominierte Arnold Ruge. Anfang Juni bildete auch die äußerste Rechte, die schmale liberal-konservative Gruppe, eine Fraktion. Sie bezeichnete sich als Café Milani. Ihr Programm, entworfen von einem Vertrauten des preußischen Königs, zielte auf die Vereinbarung der Verfassung zwischen der Nationalversammlung und den einzelstaatlichen Gewalten, auf die konstitutionelle Monarchie und auf einen Bundesstaat, der die berechtigten Existenzen der Mitglieder schonen sollte. Während die Angehörigen der Linken, vor allem aus der Pfalz, aus Baden, Württemberg, also aus Südwestdeutschland sowie aus Sachsen und Schlesien stammten, kamen die Angehörigen der äußersten Rechten aus den mittleren preußischen Provinzen, also aus der Gegend rund um Berlin und aus dem rechtsrheinischen Bayern. Der prominenteste Sprecher des Café Milani war Georg Freiherr von Finke, der in den 50er Jahren der führende liberale Politiker in Preußen war. Auch daran kann man sehen, dass das Café Milani auf der Grenze zwischen Konservativismus und Liberalismus stand. Die ungeheure Mehrzahl derjenigen, die zwischen den beiden extremen Ansichten die Mitte zu halten bemüht waren, so wieder Rudolf Heim, waren nur schwer auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Die beiden traditionellen Richtungen des Liberalismus waren jetzt in der Revolution weniger einig denn je. Anfang Juni sammelte sich der linke Liberalismus als Württemberger Hof oder als linkes Zentrum um ein vages Programm gegen die Verfassungsvereinbarung, für die Souveränität der Nationalversammlung, für Opfer der Einzelstaaten zur Begründung einer kräftigen Bundesgewalt. Die Gründer waren ein Kölner Rechtsanwalt namens Ravo und ein Hamburger Rechtsanwalt Gabriel Rieser sowie ein Leipziger Professor Karl Biedermann. Zu den Angehörigen des Württemberger Hofes gehörten ferner prominente südwestdeutsche Liberale, etwa auch Karl Mittermeier, der gestern erwähnt wurde, sowie der Breslauer Richter Heinrich Simon. Die Angehörigen des Württemberger Hofes stammten meistens aus mittleren und kleineren Territorien. Sehr stark waren auch hier Bayern und das rechtsrheinische Bayern und Württemberg vertreten. Soziologisch war die Fraktion sehr ausgewogen. In ihr war das Beamtenelement weniger stark vertreten als in anderen Fraktionen. Hier spielten auch Gewerbe und Grundbesitz eine beachtliche Rolle. Die Sammelfraktion des linken Liberalismus hielt nicht allzu lange. Schon an der Wende vom Juli zum August verließen viele Angehörige dieser Fraktion, unter ihnen Heinrich Simon, den Württemberger Hof und gründeten mehr nach links hin eine neue Fraktion, das Westend genannt. Diese neue Fraktion empfand die Differenzen zwischen der liberalen Linken und dem demokratischen Radikalismus als zu groß und wollte hier eine Brücke herstellen. Wenige Wochen später, Ende September, kam es auch zu einer Sezession nach rechts, geführt von Biedermann. Der Grund für diese Sezession nach rechts und die Konstituierung einer neuen Fraktion namens Augsburger Hof war die Stellungnahme des linken Liberalismus gegen den Waffenstillstand von Malmö, mit dem der deutsch-dänische Krieg für 7 Monate beendet werden sollte. Die Bemühungen um die Herstellung einer gemäßigt liberalen Fraktion begannen schon vor dem Zusammenschluss der Nationalversammlung. Hier war die Festlegung auf ein einheitliches Programm absolut unmöglich. Die gemäßigten Liberalen entschlossen sich deshalb bei ihrer definitiven Konstituierung im Casino, daher der Name Casino-Partei, auf ein Programm zu verzichten. Rudolf Heim, den ich schon mehrfach zitiert habe, beschrieb in einem noch im Jahre 48 veröffentlichten Bericht über die Nationalversammlung das Ziel der Casino-Partei als die aufrichtige Herstellung der konstitutionellen monarchischen Institutionen, als die Überleitung der vaterländischen Zustände vom Boden der Revolution auf den des Rechts, als Rücksichtnahme auf zweckmäßig und praktisch Erreichbares. Er sprach davon, dass die Casino-Partei sich durch offenen Sinn für das geschichtliche Werden auszeichnet, dass das geschichtliche Werden höher als das Eingenommensein für irgendein Prinzip stelle. Die Zurückhaltung in programmatischer Hinsicht im Casino war absolut nötig, da sich sonst die Vielzahl der Abgeordneten, die sich zum Casino zählten, kaum zusammenhalten lassen hätten. Erst im September hat auch die Casino-Partei sich ein sehr kurzes Programm gegeben, in dem am ehesten hervorstach das Eintreten für Ordnung und gegen die Anarchie. Der Hintergrund dieser Programmformulierung ist der 18. September. Am 18. September kam es in Frankfurt zu Unruhen, in deren Verlauf zwei Abgeordnete ermordet worden wurden. Das hat gerade die Fraktionen des gemäßigten Liberalismus ziemlich verschreckt. Die Mitglieder des Casino wurden gestellt von der Blüte des preußischen Liberalismus. Im Casino fanden sich die populärsten liberalen Führer aus West- und Süddeutschland zusammen. Ich zitiere wieder, diesmal Karl Biedermann in einem zeitgenössischen Bericht, Namen, welche in den Verfassungskämpfen der letzten 30 Jahre geglänzt hatten, welche jetzt freilich von einem jüngeren und hastigeren Nachwuchs als zurückgebliebene oder Abtrünnige gescholten wurden. Ungefähr 10% der Angehörigen der Casino-Partei stammten aus Österreich. Die prominentesten Mitglieder der Casino-Partei waren die Historiker Dahlmann, Dreusen, Heim und Weiz, der Jurist Georg Beseler, der sich als Seele des Verfassungsausschusses später erwies, ferner Karl Welcher, Friedrich Daniel Wassermann und Karl Marti aus Baden sowie Anton von Schmerling aus Österreich. Das Casino war eine ausgesprochene Beamtenfraktion. Es zählte aber auch Angehörige des Wirtschaftsbürgertums zu seinen Mitgliedern, vor allem die rheinischen Wirtschaftsführer Beckerath und Mewissen. Tonangebend innerhalb des Casino waren die norddeutschen Professoren, namentlich Dahlmann, Beseler und Freuden. Auch das Casino musste Sezessionen hinnehmen. Anfang September konstituierte sich eine Gruppe als Landsberg selbstständig, weil das Casino zu weit rechts stand. Die Fraktionen wurden für den parlamentarischen Betrieb sehr schnell wichtig. Sie berieten die Tagesordnungspunkte vor, sie bestimmten Fraktionsredner, sie entschieden, ob eine Sache Parteifrage sein sollte. In einer Parteifrage hatten die Mitglieder so zu stimmen, wie die Fraktion beschlossen hatte. Es entwickelte sich eine deutliche Neigung, Fraktionszwang auszuüben. Es kam im Laufe der praktischen Arbeit zu einer engen Bindung der Fraktionen der rechten Mitte, des Casino, des Landsberg und des Augsburger Hofes. Diese drei Fraktionen bildeten einen Koalitionsausschuss, die sogenannte Neuner-Kommission, die erhebliches Gewicht hatte. Die Fraktionsstärken Ende Oktober stellten sich so dar. Die Rechte, also das Café Milani, hatte 40 Mitglieder, das Casino 121, der Landsberg 40, der Augsburger Hof 42, die drei Koalitionsfraktionen also 203, der Württemberger Hof 47, das Westend 42, der Deutsche Hof 56 und der Donnersberg 47. Eine stattliche Anzahl von Abgeordneten blieben stets fraktionslos. Die meisten dieser fraktionslosen Abgeordneten zählten sich, wie ihr Abstimmungsverhalten zeigt, zum gemäßigten Liberalismus. Interessanterweise waren unter den fraktionslosen Abgeordneten besonders viele Österreicher. Dies doch ein Indiz dafür, dass die österreichischen Abgeordneten dem politischen Betrieb in Frankfurt vermutlich etwas fremder gegenüberstanden und auf jeden Fall nicht so gute persönliche Beziehungen zu den meisten Abgeordneten hatten. Die Casino-Koalition konnte gemeinsam mit den ihr nahestehenden fraktionslosen Abgeordneten ungefähr 275 Stimmen jeweils für sich mobilisieren. Die Fraktionen der Linken, also der Württemberger Hof, das Westend, der Deutsche Hof und der Donnersberg ungefähr 190 Abgeordnete. Die Haupttrennungslinie innerhalb der Nationalversammlung lief also nicht zwischen Liberalismus und demokratischem Radikalismus, sondern mitten durch den Liberalismus hindurch. Ich glaube, Herr. Vielen Dank. Mi pare che questo testo si può riassumere molto facilmente grazie anche agli appunti che Fenske stesso mi ha dato sottolineando alcune parti. Dunque, comincia con l'osservazione che all'indomani della rivoluzione del 48 il liberalismo tedesco aveva una tradizione di quasi 6 decenni e che in questi 6 decenni il liberalismo tedesco era diventato un movimento abbastanza vasto, non limitato soltanto a pochi gruppi intellettuali o possidenti. Era invece diventato un movimento che entrava anche nella popolazione media. C'erano delle differenze essenziali fra un'ala destra e l'ala sinistra. La destra c'erano quei liberali moderati che parlavano di un liberalismo organico, monarchico, che vedevano nello Stato un essere organico sviluppatosi storicamente, non volevano tanto le astrazioni di un nuovo diritto e almeno con la parola non accettavano la divisione dei poteri e non volevano parlare della sovranità popolare. Molti di loro credevano che il vero compito dei liberali sarebbe la restituzione di quello che loro credevano la vecchia, l'antica libertà germanica. E questo liberalismo moderato puntava molto sulla proprietà privata e sul nesso fra proprietà privata e partecipazione politica. Si può parlare poi dell'altra ala, dell'ala sinistra, come di un gruppo progressiva costituzionale. Qui regnava il diritto astratto per l'illuminismo. Qui si voleva partire dal riconoscimento della sovranità popolare, dalla divisione dei poteri, e qui si voleva rafforzare soprattutto l'assemblea popolare, cioè il Parlamento. Poi, mentre è ben facile distinguere fra queste due ali del liberalismo, è un po' più difficile di distinguere fra l'ala sinistra del liberalismo e il radicalismo democratico, che costituiva un altro movimento accanto a quello liberale. Però tutti sapevano, già prima del 48, che liberalismo e radicalismo erano due raggruppamenti diversi, anche se tutti e due volevano emancipare l'uomo, però c'erano tante differenze sia in quanto riguarda le misure, sia in quanto riguarda i tempi di questa emancipazione. Per i radicali era molto più importante che per i liberali la questione sociale, il loro concetto di libertà era più largo. Allora praticamente esistevano 3 raggruppamenti politici, i 2 liberali e accanto a loro il radicalismo democratico. Anche fra i 2 raggruppamenti del liberalismo le differenze erano notevoli, però ancora erano più sentite le comunanze, i punti in comune. Anche dalla concreta situazione prima della rivoluzione, in cui i 2 raggruppamenti combattevano l'uno accanto all'altro e si combatteva insieme contro lo stesso nemico. Già ora, cioè prima del 48, si può constatare che il liberalismo moderato organico, quello che sortiva da un certo storicismo, aveva la posizione dominante. Questo spiega poi il fatto che anche nella rivoluzione stessa, nel 48, c'è stato questo liberalismo moderato che ha avuto a Francoforte la più grande rilevanza politica. Però accanto a lui, accanto a questo raggruppamento, il liberalismo di sinistra aveva un certo peso che aumentava proprio nel decennio prima della rivoluzione, e questo liberalismo di sinistra era più diffuso fra la generazione giovane, fra i giovani degli anni 40. I liberali tedeschi dell'anno 1848 sono diventati rivoluzionari contro la loro volontà, perché anche se erano convinti che la situazione politica degli stati assolutistici era pesante ed era diventata ancora più pesante, loro non volevano cambiare questa situazione con la forza e con una rivoluzione. Volevano cambiarla però in via legale. Volevano realizzare i vecchi postulati del liberalismo, ma senza uno scontro frontale con il potere stabilito. Si sperava in una riforma legale. Nelle rivoluzioni questi liberali vedevano grandi disgrazie, anche e soprattutto perché una rivoluzione, al loro giudizio, presentava sempre il pericolo di una rivoluzione più totale, sociale, che avrebbe cambiato tutto il sistema sociale. Che nonostante questo atteggiamento, all'inizio del 48 si arrivasse così velocemente ad una specie di rivoluzione, è più o meno causato dagli eventi francesi e dal timore che gli eventi francesi suscitavano in Germania. Perché i tedeschi del 48, ricordandosi di quello che era successo nella prima grande rivoluzione francese, temevano che una Francia di nuovo rivoluzionaria sarebbe diventata subito, come altra volta, aggressiva, e che una Francia rivoluzionaria avrebbe ben fra poco tempo dichiarato la guerra e sarebbe ritornata sulla via dell'espansionismo della prima rivoluzione, proprio degli anni 1792. Però proprio dal ricordo dell'epoca rivoluzionaria napoleonica, questi liberali dicevano: se dobbiamo affrontare una guerra contro la Francia, dobbiamo creare subito l'unità nazionale, perché una Germania divisa non può, come abbiamo visto altre volte, sostenere l'eventuale aggressione francese. Così che praticamente il timore di una aggressione francese è diventato uno dei punti decisivi per la rivoluzione, per il cambiamento politico avvenuto nel marzo del 48. Soltanto quando si vedeva che la Francia rivoluzionaria aveva abbastanza da fare con i propri problemi interni, venivano meno questi timori. Però ancora l'Assemblea Nazionale alla Paulskirche ha poi aumentato in un modo inaudito, portando al 2% della popolazione, la forza effettiva dell'esercito nazionale che si stava creando. E vedendo che il pericolo non veniva tanto dalla Francia, i liberali tedeschi cominciavano a guardare più ai focolai di rivoluzionari interni, soprattutto alle rivolte che si facevano nel marzo e nell'aprile nella Germania occidentale meridionale, nel Baden, eccetera. E Non pochi componenti della classe dirigente liberale temevano che da questi moti potrebbe poi nascere una rivoluzione generale, si preoccupavano per assicurare le garanzie per libertà e proprietà privata, e comincia a diventare più chiara la scissione fra liberalismo e radicalismo. I liberali, che finora avevano combattuto assieme ai radicali, adesso accusavano i radicali di essere il partito della rivoluzione. E contro questi tentativi radicali, la maggioranza dei liberali si metteva assieme con l'obiettivo, come ha detto Haim, di costituire una diga contro l'anarchia che minaccia la patria. Però si voleva usare la situazione cambiata per realizzare finalmente gli obiettivi costituzionali di cui si era parlato nei decenni antecedenti. Cioè, adesso si credeva di poter realizzare la riforma in via legale, in via costituzionale. Si cercava, costituendo l'Assemblea Nazionale, di restare su una via media fra continuità e inizio nuovo di una nuova politica, perché l'Assemblea Nazionale, che poi fu stata eletta in maggio, aveva e doveva avere, secondo la volontà dei liberali, una doppia legittimazione. Una legittimazione che derivava proprio dall'Assemblea federale di Francoforte, dal vecchio Bundestag, che con certe leggi e decreti aveva preparato la via alle elezioni, e l'altra legittimità veniva proprio da questa elezione popolare. Però la nuova Assemblea Nazionale aveva le sue competenze anche perché le erano state trasferite dalle autorità della vecchia Confederazione Germanica. Questo compromesso aveva la prospettiva che anche in futuro le vecchie autorità, assieme all'Assemblea Nazionale, partecipassero alle decisioni politiche. Però qui notiamo il peso che si crea con nuove istituzioni. Praticamente l'Assemblea Nazionale, anche se legittimata dalle vecchie autorità, però questa Assemblea Nazionale sola ha poi avuto il monopolio per la rifondazione, per i lavori costituzionali, e con ciò anche questa Assemblea è diventata, sotto un certo aspetto, un Parlamento rivoluzionario. Già il Parlamento preliminare, uno dei tre d'union fra le vecchie autorità e il nuovo Parlamento, aveva deciso che la nuova futura Costituzione sarebbe da fare esclusivamente dal Parlamento che si stava per eleggere, e così, per conseguenza, il presidente dell'Assemblea Nazionale, Heinrich von Gagern, poteva dichiarare, dopo la sua elezione a presidente, che proprio questa Assemblea Nazionale aveva il compito di creare una Costituzione per la Germania, per tutto l'impero che si voleva ricreare, e che questa Assemblea Nazionale aveva il diritto a formulare tale Costituzione dalla sovranità della nazione. Con quasi unanimità il Parlamento poi ha accettato questa visione, e decidendo su domanda del deputato Werner che l'esclusiva competenza per fare la Costituzione spettava a questo nuovo Parlamento. Così che praticamente da quel momento il vecchio Bundestag non aveva importanza politica, e qualche settimana dopo, con la legge sulla provvisoria, sul potere centrale provvisorio, l'Assemblea nazionale faceva il decisivo passo legislativo, spiegando che questo potere provvisorio spettava solo all'Assemblea nazionale e decretando lo scioglimento del Bundestag. I contemporanei, come anche gli storici, hanno visto sempre nella Paulskirche la grande assemblea del liberalismo tedesco. Infatti il liberalismo occupava in questa assemblea 4/5 dei seggi, il radicalismo soltanto 1/5. In tutta l'assemblea non c'erano i fautori dello status quo ante. C'era una destra, ma come vedremo anche questa destra non era reazionaria, ma liberal-conservatrice. All'interno del liberalismo, cioè di questi 4/5, prevaleva l'ala monarchica moderata organica. Tutto al contrario dell'Assemblea Nazionale Prussiana a Berlino, il Parlamento, l'Assemblea di Francoforte, era il tipico Parlamento dei notabili. E il numero dei deputati, come era stato previsto nella legge elettorale, era di 649. Però le elezioni non erano state attuate in tutte le circoscrizioni, soprattutto in non poche circoscrizioni austriache non si aveva votato. Dall'altra parte c'erano deputati di altre province dello Schleswig, per esempio, così che il numero reale dei deputati era di 585. Siccome accanto a non pochi deputati erano stati eletti, non so, io direi dei coadiutori che potevano subentrare in caso di assenza, il numero dei eletti era tutt'assieme di 830. Fra questi 830, almeno 543 avevano studiato all'università, quasi 450 erano giuristi. E c'è poi un numero molto grande di funzionari pubblici, 436, 39 preti, quasi 100 avvocati, 23 medici e 20 giornalisti. Soltanto una sessantina proveniva dai settori del commercio, dell'economia e dell'artigianato. Soltanto 46 dall'agricoltura. Il Parlamento era una assemblea di personaggi celebri, di personaggi anche importanti, molto individualisti. Mancavano proprio i deputati, diciamo, di secondo rango, che avrebbero potuto formare più facilmente dei gruppi compatti parlamentari. Se però il Parlamento voleva diventare efficace, doveva svolgere una vera attività parlamentare, era indispensabile che si formassero dei gruppi parlamentari e subito dopo la formazione e dopo l'inizio dell'Assemblea nazionale comincia questo processo di formazione di gruppi parlamentari che si è attuato nel corso di più o meno un mese. Però questo processo non fu mai portato a termini ben chiusi, esisteva sempre un certo movimento e una certa fluttuazione fra i vari gruppi parlamentari, così che la struttura interna del Parlamento restava sempre in un certo movimento, restava condizionato da certi cambiamenti dall'uno e all'altro gruppo. E si poteva però constatare ben facilmente che la frontiera essenziale era costituita dalla posizione per la sovranità popolare, cioè che un grande raggruppamento era per i compromessi e che una minoranza invece combatteva per la sovranità popolare. I primi gruppi che trovavano una definizione organizzativa era la sinistra e la destra. Cioè, Fenske comincia non con i tre raggruppamenti liberali, ma comincia nella spiegazione di questi singoli gruppi proprio con i poli estremi, i quali, già perché erano minotari, sentivano più presto la necessità di crearsi questa organizzazione. Dapprima, i deputati radicali, guidati da Robert Blum, si radunavano assieme nel Deutschen Hof. E qui bisogna spiegare che i gruppi parlamentari della Paulskirche vengono al solito denominati dai locali, dai ristoranti a Francoforte in cui tenevano le proprie sedute. Cioè si parla di un Deutscher Hof come frazione di sinistra, però già dopo 10 giorni avveniva qui una secessione, cioè una secessione dei gruppi parlamentari del radicalismo democratico, un raggruppamento più radicale che poi si radunava al Donnersberg, raggruppamento che però in tutte le questioni importanti costituzionali ha votato più o meno con il Deutscher Hof, cioè le differenze fra questi raggruppamenti radicali erano piuttosto di natura pratica. Nel Donnersberg si sperava meno che nel Deutscher Hof nelle possibilità di una operazione esclusivamente parlamentare. Però in quanto concerne gli obiettivi politici, tutti i due raggruppamenti della sinistra volevano che la nuova Germania fosse costituita esclusivamente dall'Assemblea nazionale, volevano il voto a diritto universale, volevano un potere esecutivo responsabile al Parlamento e possibilmente la Repubblica. Volevano uno Stato federale con il diritto dei Stati singoli di decidere loro stessi sulla forma della Costituzione e volevano poi che i diritti fondamentali venissero formulati e pubblicati subito. In tutte le due frazioni della sinistra si credeva di essere i veri rappresentanti del popolo. Fra i più importanti del Deutscher Hof era Blum, e Donnersberg Arnold Ruge, Fröbel e Franz Zitz. Già all'inizio di giugno anche il partito di destra si organizzava im Café Villani, Milani, e c'era Radowitz, amico del re di Prussia, che era uno dei più importanti di questo raggruppamento, mentre la sinistra puntava sulla sovranità popolare, qui, in questo raggruppamento della destra, si voleva creare la nuova Germania come una nuova federazione dei stati singoli, cioè volevano fare la Costituzione assieme dal Parlamento e dagli stati esistenti. Volevano ricostituire la federazione intera come monarchia costituzionale. E molti membri di questo raggruppamento venivano dalle province centrali prussiane e della Baviera. E anche questo partito non era, come già fu detto, reazionario, si potrebbe definirlo come liberale conservatore. Lo speaker più importante era quel Georg von Finke, che poi negli anni 50 è stato il leader più importante del liberalismo moderato in Prussia. Questo basta per i gruppi, diciamo, estremi, però la maggioranza assoluta, la ingente maggioranza, stava fra questi poli estremi, però era difficile di mettere assieme, di portare su una linea politica unica questa grande maggioranza liberale. I due raggruppamenti del liberalismo, di cui abbiamo parlato prima, anche adesso, non si trovavano assieme. I gruppi che tendevano per quel liberalismo di sinistra si mettevano assieme nel Württemberger Hof e formavano da allora un raggruppamento che poi veniva definito anche come centro-sinistra. Il programma di questo centro-sinistra era abbastanza vago. E questa sinistra rifiutava il compromesso fra Assemblea Nazionale e monarchie esistenti e sottolineava invece la sovranità dell'Assemblea Nazionale. Fra i più importanti erano Ravo, Biedermann e Rieser, e fra questo centro di sinistra, questo centro sinistra, c'era anche Mittermeier, di cui abbiamo parlato ieri. Però anche questo, in questo raggruppamento c'era un certo equilibrio sociale, qui c'erano anche i rappresentanti del mondo del commercio e dei liberi professionisti, però anche in questo raggruppamento della sinistra moderata è avvenuta ben presto una scissione qui mi pare il punto decisivo per questa scissione era il fatto che il centro di sinistra era troppo lontano dai gruppi della vera sinistra, così che alcuni membri di questo centro di sinistra volevano formare un gruppo più vicino alla sinistra. Avveniva questa secessione in settembre e questa secessione fu rafforzata sotto Biedermann, Rieser e Rümelin anche perché questi liberali di sinistra non volevano accettare l'armistizio di Malmö con il quale finiva la guerra tedesco-danese. Già prima della formazione dell'Assemblea Nazionale, i veri liberali moderati avevano cercato di mettersi assieme in gruppo parlamentare. Droysen aveva fatto una prima minuta per un programma, però poi si vedeva che era impossibile di formulare un programma, un solo programma accettabile da un numero così grande dei liberali moderati. Così che poi la frazione che si radunava nel casino, la Casino Partei, quando si costituiva in giugno, ha rinunciato ad un vero e proprio programma. Uno dei membri più importanti, Rudolf Heim, cercava di spiegare il denominatore comune del gruppo quando diceva che questo raggruppamento voleva la sincera creazione di istituzioni costituzionali monarchiche, la trasformazione della nuova realtà nazionale dalla base della rivoluzione alla base del diritto e la limitazione a quello che si poteva realmente realizzare. E poi si ritornava a quello storicismo di cui Fenske ha parlato innanzi, perché si parlava della necessità di comprendere e di far valere i processi storici che a loro giudizio erano più importanti che principi astratti per i quali votava piuttosto la sinistra. In questo raggruppamento del casino, si trovavano proprio assieme tutti gli esponenti più importanti del liberalismo prussiano e poi i liberali più popolari della Germania occidentale e meridionale. Cioè qui incontriamo i nomi di tutti quelli che nei parlamenti della Germania meridionale prima del 48 avevano combattuto per le costituzioni, cioè quei moderati che naturalmente in confronto alla più nuova generazione dei radicali poteva apparire anche come un po' in ritardo, però c'erano proprio questi raggruppamenti moderati dei prussiani e della Germania meridionale. Circa il 10% erano austriaci. Fra i più importanti di questo gruppo c'erano gli storici Dahlmann, Droysen, Duncker, Heim e Weitz, giurista Beseler e liberali badesi Welker, Wassermann e Matti. Fra gli austriaci era il più importante Schmerling. Proprio qui prevalevano i funzionari pubblici, però qui c'erano anche gli esponenti dell'economia borghese della Renania con Beckerath e Mewis. Anche Heinrich von Gagern apparteneva più o meno a questo partito, in cui il gruppo dei professori della Germania settentrionale con Dahlmann, Beseler, Weitz e Droysen era il raggruppamento più importante. Anche qui avvenivano certe secessioni, così un raggruppamento di destra che dal casino andava alla frazione Landsberg, e Landsberg era un po' più unitario che il raggruppamento della Casino Partei. Il Landsberg si augurava un diritto al voto più largo. Tutti questi raggruppamenti, tutti questi gruppi parlamentari, cioè Fraktionen, come si dice in tedesco, hanno avuto un ruolo importantissimo in tutte le discussioni. Cercavano di coordinare l'atteggiamento dei loro membri e si arriva in pratica ad una specie di Fraktionszwang, così che tutti i membri devono votare in Parlamento così come prima è stato deciso nell'assemblea del gruppo parlamentare. Però i raggruppamenti del centro restavano in una stretta collaborazione, cioè die Casino-Partei, Landsberg und Augsburger Hof. E questi due raggruppamenti si sono creati poi anche una commissione per coordinare i lavori, una coalizionsausschuss che ha avuto una importanza grandissima sull'evento, sulle votazioni dell'Assemblea. E le decisioni prese in questa commissione furono quasi sempre la base per le votazioni dei liberali del centro nell'Assemblea Generale. Si può dire che il caffè Milani, cioè la destra, aveva più o meno 40 membri, però questa coalizione dei liberali moderati aveva 203, mentre i 200 dei vari raggruppamenti fra liberale di sinistra e radicale tutti assieme arrivavano soltanto a quasi 200. Così che, come vedete su pagina 11, i raggruppamenti più o meno liberali arrivavano a quasi 300 membri. E con i liberali votavano anche i non pochi, la maggior parte dei non pochi deputati che erano restati indipendenti, soprattutto alcuni non pochi fra gli austriaci che non avevano aderito ai singoli gruppi, votavano con i liberali, così che poi questi liberali moderati, oltre all'organizzazione compatta che si erano dati con la coalizione dei tre gruppi, avevano una chiara maggioranza in tutte le deliberazioni della Camera. Die erste große Debatte der Nationalversammlung entspann sich um die Frage der provisorischen Zentralgewalt. Nach den beiden Lagern, die vorhin benannt wurden, gab es hier zwei Hauptmeinungen, die aber in sich wiederum vielfältig differenziert waren. Die Debatte wurde schließlich durch den Präsidenten Heinrich von Gagern entwirrt durch den sogenannten kühnen Griff, indem er sagte, die Paulskirche müsse die Zentralgewalt aus sich selber schaffen. Er sei der Ansicht, dass die Mehrheit einen Reichsverweser wolle, der durch ein amtsverantwortliches Ministerium zu regieren habe. Man solle so vorgehen und dabei auf die nachträgliche Einwilligung der Regierungen bauen. Mit diesem kühnen Griff wollte Gagern die Klüfte zwischen den Parteien schließen. Er wollte einerseits die Linke durch die Wahl aus der Nationalversammlung gewinnen, andererseits die Rechte durch den Vorgriff auf die konstitutionelle Monarchie. Er sprach davon, dass kein Privatmann dieses Amt eines Reichsverwesers übernehmen könne. Man müsse nicht weil, sondern obwohl er ein Fürst sei, einen Fürsten wählen. Nachdem dieser Gedanke sich durchgesetzt hatte, nachdem die Paulskirche sich mit sehr guter Mehrheit für die Einführung eines Reichsverwesers, eines einzigen Reichsverwesers ausgesprochen hatte, konnte am 29. Juni der Erzherzog Johann mit überwältigender Mehrheit zum Reichsverweser gewählt werden. Der Paragraph 8 dieses Gesetzes über die provisorische Regierungsgewalt in Deutschland verhieß ein Ministerverantwortlichkeitsgesetz. Über ein derartiges Gesetz wurde im Ausschuss sehr intensiv beraten. Man unterschied dabei vier Formen der Ministerverantwortlichkeit, deren wichtigste nach unserem heutigen Standpunkt die parlamentarische Verantwortlichkeit ist. Man war im Ausschuss nicht bereit, den Ministern die Pflicht zum Rücktritt nach dem Verlust des Vertrauens im Parlament aufzuerlegen. Man meinte, dass ein Mann von Ehre sich schon von selbst zurückziehen würde, wenn er das Vertrauen verloren hätte. Diese Diskussionen im Ausschuss zeigen sehr deutlich, dass die Mehrheit der Paulskirche konstitutionell harmonistisch dachte, dass sie nicht bereit war, eine Vorsorge für den Konfliktfall zu treffen. Nach der Errichtung der provisorischen Zentralgewalt konnte auch im Plenum die eigentliche Verfassungsarbeit beginnen. Es lag zwar ein Entwurf der 17 Vertrauensmänner beim Bundestag vor, das waren alles Liberale gewesen, aber dieser Entwurf der 17 war schon dadurch kompromittiert, dass er seinem Ursprung einer Kommission des alten Bundestages verdankte. Er durfte laut Beschluss des Verfassungsausschusses nicht einmal als Leitlinie der Diskussionen genommen werden. Der Verfassungsausschuss entschied sich dazu, völlig neu anzufangen. Faktisch wurde der Entwurf der 17 aber doch zur Leitlinie der Verfassungsberatungen. Viel zu sehr stimmten die Ansichten der 17 mit den Ansichten der Mehrheit des Verfassungsausschusses überein. Zumeist handelte es sich sogar um dieselben Persönlichkeiten. Im Paragraphen 1 dieses Entwurfs der 17 steht eine Aussage von ungeheurer Sprengkraft. Dieser Paragraph 1 sagt, die zum bisherigen Deutschen Bund gehörigen Lande mit Einschluss der neuerdings aufgenommenen preußischen Provinzen und des Herzogtums Schleswig bilden fortan ein Reich. Diese Aussage war nicht einfach Fortschreibung des Status quo ante. Die partielle Zugehörigkeit der habsburgischen Länder zum künftigen Bundesstaat war nicht mehr möglich, sollte Österreich seine territoriale Integrität behaupten. Und gerade das wollte Dahlmann verdeutlichen. Dahlmann glaubte, dass Österreich vermöge seines außerdeutschen Besitzes den deutschen Dingen künftig nicht mehr vorstehen könne. Ihm war beim Ausbruch der Revolution klar, dass Preußen an seine Stelle treten müsse. Ähnlich wie Dahlmann dachte Droysen, und Droysen hat dann im Verfassungsausschuss diesen Paragraphen 1 zu der sogenannten Frage an Österreich erweitert, die Paragraphen 2 und 3 der Verfassung, die da besagen, Paragraph 2, kein Teil des Reiches darf mit nichtdeutschen Ländern in einem Staate vereinigt sein. Paragraph 3, hat ein deutsches Land mit einem Nichtdeutschen dasselbe Staatsoberhaupt, so ist das Verhältnis zwischen beiden Ländern nach dem Prinzip der Personalunion zu regeln. Falls Österreich freiwillig oder gezwungen in seine nationalen Bestandteile zerfiel, mussten, so Dahlmann, die deutsch-österreichischen Lande unserem Deutschland zufallen. Blieb es als Ganzes beisammen, so war auf den Eintritt österreichischen Gebietes in das neue Deutsche Reich zu verzichten. Aber dann würde, so weiter Dahlmann, ein mächtiges Österreich neben einem einigen und mächtigen Deutschland stehen und beide Staaten könnten völkerrechtlich eng verbunden ihren Weg in Eintracht fortsetzen. In der ersten Lesung, in dieser Paragraphen Ende Oktober, entschieden sich mehr als 300 Abgeordnete für die Paragraphen 2 und 3. Die Entscheidung zugunsten dieser Paragraphen entsprang vielen Motiven. Sehr viele Abgeordnete folgten der Konzeption Dahlmanns und Droysens. Andere glaubten, Österreich zerfällt ohnehin. Wieder andere meinten, das Problem Österreichs würde sich, wenn man die Republik einführte, in dieser Form ohnehin nicht mehr stellen. Andere waren der Überzeugung, dass aus der Reichstradition das neue Deutschland nur von Österreich geführt werden könne, sodass das Problem der österreichischen Besitzung ebenfalls nicht existierte. An die österreichische Frage knüpfte das Parlament große Hoffnungen. Fast die gesamte Paulskirche hegte große nationale Erwartungen, die besonders stark im linken Zentrum ausgeprägt waren. Immer wieder klang in den Reden die These auf, dass es um die Mehrung der deutschen Macht ging. Gagan sprach im Januar 1849 sogar davon, dass das Bewusstsein dem deutschen Volk werde, die ihm gebührende Stelle in Europa vorenthalten, wesentliche Antriebe der Revolution gegeben habe. Symptomatisch für die Stimmung in der Paulskirche ist eine Äußerung des linksliberalen Marquard Barth. Ebenfalls Anfang 1849, Barth fragte, ich paraphrasiere seine Ausführungen, was erwartet die Nation von uns, meine Herren? Die Nation erwartet von uns Macht und als Mittel zur Macht die deutsche Einheit. Die Nation will, dass das Deutschland, dessen Kaiser einst dem Abendland geboten haben, aufhöre, der Spott und der Hohn der Länder zu sein. Die Nation will, ich will dieses sehr lange Zitat ganz kurz fassen, dass Deutschland wieder mächtig in der Welt auftreten kann. Viele der Abgeordneten der Paulskirche sahen diese Stunde Deutschlands Wiedereintritt in die Weltgeschichte als mächtiger Staat schon gekommen, als der Erzherzog Johann zum Reichsverweser proklamiert wurde. Der Abgeordnete Mewissen schrieb am selben Tage an seine Familie, er habe einen weltgeschichtlichen Moment erlebt. Ich zitiere, ein allgewaltiger Riese wacht auf aus jahrhundertelangem Schlummer. Der Kiffhäuser hat seine märchenhaften Tore aufgesprengt. Aus dem Grabe steigt Friedrich der große Hohenstaufe, der Apostel einer neuen großen Zeit. Die deutsche Nationalversammlung hat mit 436 Stimmen das untergegangene Kaisertum neu geschaffen. Da kehrte Vertrauen in die Zukunft zurück. Da fühlte sich jeder stolz als gleichberechtigter Bürger des mächtigsten Reiches der Erde. Derartige Zitate lassen sich in großer Zahl beibringen. Die Deutschen hatten 1848 ein ausgeprägtes kollektives Geltungsbewusstsein und viele dieser Äußerungen gingen in die Richtung eines frühen Imperialismus. Dieses kollektive Geltungsbewusstsein machte territoriale Verzichte unmöglich. Die Mehrheit der Paulskirche hielt für die erwünschte deutsche Machtentfaltung den Anschluss der deutschen Teile Österreichs einschließlich der italienisch besiedelten Gebiete für unabdingbar. Die Mehrheit der Paulskirche meinte nicht auf Posen verzichten zu können, trotz der mehrheitlich polnischen Bevölkerung. Die Mehrheit der Paulskirche wollte die niederländische Provinz Limburg zum neuen deutschen Reich ziehen und hinter diesen Äußerungen standen im Grunde auch Hoffnungen auf einen künftigen Anschluss der Niederlande an Deutschland. Die Linke war in der posenischen Frage und in der Frage von Trento und Rovereto immerhin zu Konzessionen bereit. Dagegen war die Linke hinsichtlich des Herzogtums Schleswig, wo ja gerade mit Dänemark um den künftigen Machthaber gekämpft worden war, nicht bereit, irgendetwas aufzugeben. Verfassungsorganisatorisch hatte der Entwurf der 17 die konstitutionelle Monarchie vorgesehen. Die Fülle der Reichsgewalt sollte bei dem Reichsoberhaupt und dem Reichstag gemeinsam liegen. Der Monarch sollte ein absolutes Veto haben. Über diese Position kam der Verfassungsausschuss und das Plenum trotz monatelanger intensiver Diskussionen praktisch nicht hinaus. Die Nationalversammlung zeichnete sich durch eine ausgesprochene Scheu aus, die zentralen Fragen anzugehen. Deswegen wurde zunächst die Diskussion der Grundrechte vorgezogen. Das Motiv dabei war, die soziale Gärung zu beruhigen. Auch der Entwurf der 17 hatte einen langen Grundrechtskatalog enthalten. Das Plenum fand diesen Katalog unzureichend. In monatelanger Beratung wurde ein Grundrechtskatalog von 59 Ziffern erarbeitet, der die Individualrechte der Bürger und der einzelnen Gruppen sicherte, der beispielsweise einen Paragraphen über den Minderheitenschutz enthielt. Die wesentlichen Erweiterungen des ersten Kataloges lagen im Bereich des Eigentumsrechts. Die Unverletzlichkeit des Eigentums wurde statuiert. Es wurde das Aufhören der Untertänigkeit festgesetzt, es wurde die Ablösbarkeit der auf Grund und Boden ruhenden Lasten erklärt, es wurden alle Freiheitsrechte, so etwa auch die Freiheit der Berufswahl, verbürgt. Aber soziale Probleme wurden im Verlauf der Grundrechtsdebatten nur eben andiskutiert. Der gemäßigte Liberalismus hatte wenig Interesse an der sozialen Frage, er meinte sie im volkswirtschaftlichen Ausschuss gut aufgehoben. Im Übrigen ließen sich die gemäßigten Liberalen von der Einsicht leiten, dass sie nicht alles auf einmal bearbeiten konnten. Sie meinten, dass die soziale Frage Aufgabe künftiger Reichstage sein solle. Im verfassungsorganisatorischen Teil waren besonders umstritten im Plenum die Frage des Veto, die Frage des Oberhauptes und das Wahlrecht. Weil der gemäßigte Liberalismus mit Mehrheitsregierungen rechnete, erschien vielen gemäßigten Liberalen das absolute Veto des Monarchen als unabdingbares Korrektiv, da man sprach davon, dass im Staat ein Recht der rettenden Tat vorhanden sein müsse. Aber das Plenum lehnte das absolute Veto mit deutlicher Mehrheit ab. In der Oberhauptfrage, die eng mit der Gebietsfrage natürlich zusammenhing, wurden eine Vielzahl von Vorschlägen erarbeitet, die auf die besondere deutsche Situation, eben das Vorhandensein zweier Großmächte und einer Vielzahl von Mittelstaaten, Rücksicht nahmen. Die Plenardebatte über die Oberhauptfrage dauerte deshalb auch 2 Wochen. Sie führte zu keinem klaren Ende. An ihrem Ende war man sich zwar einig, dass das Reich einen Kaiser haben sollte, aber es war offen, welche rechtliche Stellung dieser Kaiser haben sollte. Das Erbkaisertum hatte keine Mehrheit gefunden. Die dominierende Partei, das Casino, musste auch in der Wahlrechtsfrage eine Niederlage hinnehmen. Der Verfassungsausschuss hatte eine Wahlrechtsvorlage erarbeitet, die praktisch den gesamten 4. Stand vom Wahlrecht ausschließen sollte. Dagegen kam es zu einer lebhaften öffentlichen Agitation. Das Plenum lehnte die Vorlage des Ausschusses mit der beschämenden Mehrheit von über 400 gegen 21 Stimmen ab und schuf aus sich heraus dann das allgemeine, gleiche, geheime und direkte Wahlrecht der Männer ab 25. Für dieses Reichswahlgesetz stimmten die Linke, das linke Zentrum und einige Abgeordnete des Casino und der Rechten, namentlich aus Süddeutschland, sowie zahlreiche fraktionslose Abgeordnete, vor allem aus Österreich. Das Motiv dieser Stimmen von der Rechten für das allgemeine Wahlrecht scheint das gewesen zu sein, dass die Linke den gemäßigten liberalen großdeutscher Prägung dagegen Konzessionen in der Oberhauptfrage machte. Die Oberhauptfrage war seit Dezember 1848 besonders aktuell. Nach der Erklärung Schwarzenbergs von Kremsier, dass der Fortbestand Österreichs in staatlicher Einheit ein deutsches und europäisches Bedürfnis sei. Die norddeutsche Professorengruppe im Casino unterminierte jetzt die Stellung des Reichsministerpräsidenten Schmerling. Es kam zu dessen Resignation und im Zusammenhang damit zu Fraktionsspaltungen. Zwischen November 1848 und Januar 1849 rückten die Fraktionen der Linken zur Vereinigten Linken, ungefähr 160 Abgeordnete, eng zusammen. Sie schufen sich mit dem Zentralmärzverein auch einen Unterbau im Lande. Die großdeutschen Liberalen schieden ebenfalls aus ihren alten Fraktionen aus und gründeten unter Welker und Schmerling die großdeutsche Fraktion Pariserhof mit ungefähr 100 Abgeordneten. Es kam zu Versuchen zwischen den gemäßigt liberalen Großdeutschen und der Vereinigten Linken, eine Alternativverfassung zu erarbeiten. Diese Versuche führten dazu, dass die Erbkaiserlichen sich enger zusammenschlossen. Die Koalition um das Casino bildete im Februar die Partei Weidenbusch. Der Weidenbusch war zwar der größte Block im Parlament, aber er hatte keine Mehrheit. Es sah nicht so aus, als ob Vereinigte Linke und Pariser Hof zu gemeinsamen Vorstellungen kommen würden. Das hieß, die Paulskirche war im Februar 1849 in der Sackgasse. Die Lösung kam aus Wien. Am 11. März wurde in Frankfurt bekannt, dass der Reichstag von Kremsier aufgelöst, dass eine österreichische Verfassung oktroyiert war. In einem Schreiben an Schmerling, den österreichischen Bevollmächtigten bei der Zentralgewalt, wurde davon gesprochen, dass wer die Einheit Deutschlands wirklich wolle, einen Weg suchen müsse, der es Österreich möglich mache, ohne Aufgabe seiner selbst im Gesamtvaterland zu verbleiben. Es wurde davon gesprochen, dass es nur durch Volkswahl in sich vertretene Völker zu Abgeordneten um die Zentralgewalt kommen sollte. Österreich lehnte also ein direkt gewähltes Parlament ab. Diese schwarzenbergische Antwort auf die Frage an Österreich ließ in der Paulskirche die Stimmung gegen Österreich umschlagen. Schon einen Tag nach Bekanntwerden dieser Nachrichten beantragte Welker, einer der führenden Großdeutschen, einer der führenden Gegner der erbkaiserlichen Auffassungen, dass die Verfassung so, wie sie vorlag, en bloc angenommen werden und dass die Kaiserwürde dem preußischen König übertragen werden sollte. Welkers Antrag fiel einige Tage später knapp durch. Erst jetzt bequemten sich die Erbkaiserlichen den Linken einige Kompromisse in der Verfassungsfrage zu machen. Es kam zwischen dem Weidenbusch und einer von Heinrich Simon geführten kleinen Fraktion, die sich aus dem Westend abgespalten hatte, zum sogenannten Pakt Simon-Gagern, der die Verfassung, so wie sie im Augenblick bestand, sichern sollte. Für die Anerkennung des, vor allem des Wahlrechts, für die Anerkennung des Suspensivvetos versprachen die Linksliberalen um Heinrich Simon für die kleindeutsche Lösung zu stimmen. Am 27. März 1849 konnte die Verfassung in der so verabredeten Form verabschiedet werden. Einen Tag später wurde der preußische König mit einer immerhin brauchbaren Mehrheit zum neuen deutschen Kaiser gewählt, während die Abstimmung über das Erbkaisertum nur sehr knapp ausfiel. Es sprachen sich 267 Abgeordnete für einen Erbkaiser aus, 263 dagegen. Im Grunde ist die Abstimmung entschieden worden durch vier Österreicher, die ebenfalls für das Erbkaisertum votierten. Bei diesen abschließenden Abstimmungen in der Paulskirche waren die alten Fraktionsfronten gemäßigter Liberalismus gegen Fortschrittsliberalismus und demokratischen Radikalismus aufgehoben. Hier waren die Abstimmungsfronten viel komplizierter. Konfessionelle Gegensätze und regionale Gegensätze, Norddeutschland, Süddeutschland, spielten eine ganz erhebliche Rolle. Dahinter standen ökonomische Erwägungen. Der Süden hatte die lebhafte Befürchtung, dass er in dem neuen Deutschen Reich kleindeutscher Observanz von Preußen an die Wand gedrückt würde. Dahinter standen Gegensätze in der Frage, soll der neue Staat eine Schutzzoll- oder eine Freihandelspolitik betreiben. Durch die Änderungen in der Schlussphase wurde die Verfassung ein Kompromiss zwischen liberalen und demokratischem Radikalismus. Es wurde ein Bundesstaat mit weit gesteckter Kompetenz geschaffen. Die Einzelstaaten verloren ihr Recht auf die Außenpolitik, ihr Recht auf eine selbstständige Heerespolitik und vieles andere mehr. Es wurde das erbliche Kaisertum errichtet, das durch ein verantwortliches Ministerium zu regieren hatte, wobei allerdings nicht klar definiert wurde, was unter Reichsregierung zu verstehen war. Damit blieb auch unklar, was die Verfassung eigentlich genau mit dem Veto meinte. Hier lagen beachtliche Keime eines künftigen Konfliktes. Die Verfassung erstrebte eindeutig das konstitutionelle Regierungssystem. Ob sich dieses konstitutionelle Regierungssystem sehr schnell zu parlamentarischen Formen hin entwickelt hatte, lässt sich nicht eindeutig sagen. Das war im Wesentlichen eine Frage des Monarchen und der ihm gegenüberstehenden Parlamentarier. Die Verfassung wollte ein Zweikammersystem, ein Volkshaus und ein Staatenhaus. Auch zum Staatenhaus sollte es kein imperatives Mandat geben. Für ein Reichsgesetz sollte die Übereinstimmung der beiden Häuser und die Zustimmung der Reichsregierung erforderlich sein. Auf das Fernbleiben Österreichs wurden durch Regelungen bei der Zusammensetzung des Staatenhauses Rücksicht genommen. Im Übrigen stand in der Verfassung nach wie vor der Paragraph 1, dass das Gebiet des Deutschen Reiches das Gebiet des bisherigen Deutschen Bundes sei. Wenn man die Verfassung von 1849 vergleicht mit dem gleichzeitigen Europa, dann handelt es sich zweifellos um eine hochmoderne Verfassung, mit der sehr wohl gearbeitet werden konnte. Aber dieses Verfassungswerk scheiterte. Es scheiterte nicht nur an der Weigerung Friedrich Wilhelms IV. Von Preußen, die ihm übertragene Krone anzunehmen. Es lagen beachtliche Keime des Scheiterns schon in der Arbeit der Paulskirche selbst. Der gemäßigte Liberalismus, das erscheint mir als wesentliches Motiv für das Scheitern, erkannte bei Beginn seiner Arbeit nicht, dass die Schaffung einer deutschen Verfassung keinen Aufschub vertrug. Ich würde meinen, man hätte den Entwurf der 17 nicht zu den Akten legen sollen. Ein wirklich kühner Griff der Paulskirche hätte darin bestanden, dass dieser Entwurf der 17 zur Übergangsverfassung erklärt worden wäre. Für das Scheitern der Paulskirche war ebenfalls wesentlich die ungehemmte Redelust, die Neigung, alle Einzelheiten auszudiskutieren. Dadurch wurde sehr viel Zeit verloren. Ein weiterer schwerer Fehler war, dass auf die Einzelstaaten allzu wenig Rücksicht genommen wurde, namentlich mit Preußen. Mit dem preußischen Liberalismus hätte man frühzeitig Kontakt aufnehmen müssen, um die Radikalisierung in Preußen zu verhindern, die Friedrich Wilhelm IV. Definitiv im Herbst in das Gegenlager trieb. Das entscheidende Versäumnis der Paulskirche war aber, dass die zentrale Frage, die nach dem Verhältnis zu Österreich zu lange offen gelassen wurde. Mir scheint, dass eine frühzeitige Entscheidung zugunsten eines engeren und weiteren Bundes, wie es etwa Heinrich von Gagern wollte, wie es auch eine Reihe österreichischer Abgeordneten wollten, und eine schnelle Konstituierung dieses engeren Bundes den Frankfurter Reichsgründungsversuch durchaus aussichtsreich hätten werden lassen. Danke schön. Nella questione del potere centrale provvisorio stavano contro di loro due posizioni fondamentali. La prima vedeva l'origine del potere nella sovranità popolare, l'altra voleva un governo indipendente accanto al Parlamento, cioè praticamente stava la Repubblica contro la monarchia costituzionale. E alla fine di lunghe discussioni su questo problema, Gagon imponeva questo kühnen Griff, questo passo coraggioso, proponeva di creare subito un potere centrale provvisorio e per questa sua proposta trovava una grande maggioranza che voleva nominare almeno un luogotenente, un Reichsverweser con ministri responsabili. E questo luogotenente doveva essere eletto dal Parlamento, ma Gagon sottolineava che nella situazione concreta era indispensabile di eleggere a tale carica un principe, un appartenente ad una delle dinastie, e così con una maggioranza di 355 contro 171 fu decretato la nomina di un tale luogotenente, il quale fu eletto il 29 giugno nella persona dell'arciduca Giovanni d'Austria. Nato a Firenze. Sì. Nato a Firenze. Sì, dal ramo toscano della casa d'Austria. Nel paragrafo numero 6 della legge che si faceva sulla introduzione del potere provvisorio era stabilito che il luogotenente doveva esercitare il suo potere tramite dei ministri che lui nominava, che però erano responsabili all'Assemblea nazionale. Tutti i suoi decreti dovevano essere controfirmati almeno da un ministro. Il paragrafo numero 8, forse il più importante, prometteva una propria legge sulla responsabilità dei ministri, che però poi non è stata attuata. Si distingueva fra quattro forme della responsabilità: responsabilità morale, giuridica, parlamentare e costituzionale, e si puntava soprattutto sulla responsabilità parlamentare. Però la maggioranza liberale sperava in una armonia costituzionale, etico-idealista. Si credeva che un ministro che una volta non avesse trovato la maggioranza nel Parlamento avrebbe dovuto rinunziare da se stesso senza esserne obbligato alla sua carica. Allora non si volevano trarre le conseguenze giuridiche da questi principi di responsabilità. Si vede proprio in queste deliberazioni che la maggioranza della Paulskirche rimaneva proprio nella tradizione di quel costituzionalismo moderato e non si pensava, come già dicevo, alla possibilità di conflitti che ne deriverebbero. E creato questo potere provvisorio, il pleno dell'Assemblea vedeva davanti a sé il grande compito di creare la Costituzione. E proprio con questo compito l'Assemblea nazionale ha lavorato molto lentamente. E quando l'Assemblea si riuniva, esisteva già un progetto per una Costituzione, un progetto elaborato da una commissione di 16 membri che accanto al Bundestag, nella fase già rivoluzionaria, aveva elaborato questo progetto. E un testo abbastanza breve di 30 paragrafi che poteva diventare la base delle ulteriori deliberazioni. Però siccome intanto era maturata quella coscienza di Parlamento rivoluzionario di cui parlavamo prima, non si voleva accettare un tale progetto elaborato più o meno da esponenti del vecchio Bundestag, quando Bassermann, o da membri chiamati dal vecchio Bundestag, quando Bassermann proponeva di lavorare sulla base di questo primo progetto, la maggioranza lo rifiutava e decretava che una commissione per la Costituzione dovesse ricominciare da zero elaborando una nuova Costituzione. E proprio alla fine Fenske ha sottolineato che con queste deliberazioni fu perduto tempo prezioso. E perduto anche inutilmente, perché praticamente la Commissione ha iniziato a lavorare con il progetto già, che già esisteva. E perché c'era poi anche una certa comunanza intima fra le visioni di questa giunta, di questa Commissione provvisoria nella primavera e la Commissione fondata adesso. La nuova Commissione, elaborando la Costituzione, faceva già già la prima frase del progetto originario conteneva una constatazione di grandissima e pericolosa importanza, una constatazione che poi fu trasportata anche nel testo definitivo. Era il paragrafo numero 1 che diceva che i territori che finora appartenevano alla Federazione Germanica formeranno in futuro un impero. Può parere che questo sia una descrizione dello status quo, però in verità era un cambiamento radicale. Perché il Reich che si stava per creare o che si voleva creare aveva una qualità politica tutta diversa dalla federazione. Quel che si voleva creare era non più una federazione di stati, ma uno stato federale, il quale, secondo il testo di questo primo paragrafo, doveva comprendere tutti i territori che finora appartenevano alla federazione. Con ciò era messo sul tavolo il problema austriaco, una delle più gravi questioni che poi hanno pesato da questo momento su tutti i lavori dell'Assemblea nazionale. Perché? Siccome il nuovo Stato avrebbe avuto quell'altra qualità statale, era impossibile che l'Austria conservasse la sua integrità statale se una parte, solo una parte dell'Austria, faceva parte a pieno diritto del nuovo Stato federale tedesco. Là nasce quel problema di cui Dahlmann ha parlato già all'inizio, cioè il problema come mettere l'Austria nel contesto del nuovo creando impero. Dahlmann, per esempio, era convinto che l'Austria, a causa dei suoi territori extra tedeschi, non era più in grado di formare la potenza di presidenza di un nuovo Reich tedesco. Cioè, per Dahlmann è uno di quelli che già dall'inizio di queste deliberazioni costituzionali credevano che ormai la presidenza doveva passare dall'Austria alla Prussia. In modo simile la pensava anche Droysen e altri membri del partito del Casino. Proprio Dahlmann e Droysen hanno insistito nella Commissione per la Costituzione a aggiungere subito anche dei paragrafi numero 2 o 3 in cui fu poi messo il problema della sola unità dinastica, della sola personal union, con i quali paesi non tedeschi potrebbero in futuro essere legati a paesi appartenenti alla nuova federazione. Per il caso che la monarchia danubiana si fosse sciolta nei loro territori nazionali, allora loro credevano che le parti tedesche dell'Austria diverrebbero parti del nuovo Reich, ma se l'Austria restava nella sua integrità, allora questi del Partito del Casino volevano rinunciare anche all'entrata di certi territori austriaci nell'impero, si apriva la prospettiva che una Austria potente ed indipendente starebbe accanto ad una nuova Germania forte e che questi due stati avrebbero poi trovato una forma di stretta collaborazione, però su base del diritto internazionale e non più del diritto statale. Naturalmente non tutti i liberali pensavano in questo modo, e così questi paragrafi 2 e 3 trovavano l'opposizione molto forte degli deputati austriaci, e così non si aveva il coraggio di trovare subito quella soluzione dell'unione più stretta e più larga di cui si è parlato più tardi, des engeren und des weiteren Bundes, cioè creare l'impero tedesco lasciando fuori l'Austria e creando allo stesso tempo una unione di diritto internazionale fra Germania e Austria. E poi si vede che, prescindendo da quella questione austriaca, la maggioranza delle frazioni sperava in una nuova Germania molto forte. Anche e soprattutto la sinistra aveva delle aspirazioni nazionali molto marcati. Era molto diffusa la speranza che tramite questa rivoluzione nazionale e tramite la ricostituzione di un impero germanico, la Germania avrebbe potuto ritornare nella posizione di grande potenza perduta da secoli. L'unità nazionale fu concepita anche da deputati della sinistra anche come uno strumento per creare di nuovo la potenza perduta negli ultimi secoli. Penso che ha qui citato un un detto di un liberale di sinistra, Marquardt Barth, in cui si dice la stessa Germania di cui gli imperatori una volta governavano in tutta Europa, oggi è la nazione derisa da tutti i popoli, noi vogliamo ritornare a quella posizione politica che ci spetta, vista la nostra posizione geografica, le nostre risorse politiche e culturali, eccetera. E non pochi credevano che queste speranze stavano per realizzarsi quando l'arciduca Giovanni fu proclamato luogotenente dell'impero e quando così fu praticamente ricostituito l'impero che si era sciolto nel 1806. Pare che per molti dei contemporanei questo sia stato il momento più felice di tutti i movimenti rivoluzionari del 48, e Fenske cita qui un lungo detto di Gustav Mewis, uno di questi economisti, cioè un uomo pragmatico, che però parlava in una lettera di quel giorno del gigante che si è risvegliata dopo un sonno plurisecolare, che si rifaceva alle leggende di Federico il Svevo che dormiva nel Kifoso e che oggi, con la ricostituzione dell'impero, si fosse risvegliata, cioè una nuova coscienza della nazione come tale e della sua potenza. E perciò nessuno pensava alla possibilità di rinunce territoriali. Siccome si aveva decretato l'appartenenza, per esempio, delle parti tedesche dell'Austria a questo impero, nella maggioranza nessuno pensava alla possibilità di cedere il Trentino o Veneto, perché si voleva non diminuire ma rafforzare la potenza della nazione che si stava per ricostituire, sia per queste poche province italiane che appartenevano alla federazione, sia per la Posnania, nessuno pensava a delle rinunce territoriali, tranne la sinistra, in cui, come abbiamo già visto ieri, era previsto l'una o l'altra rinuncia. Il progetto dei 17, cioè di quella commissione preliminare, voleva per l'organizzazione costituzionale del nuovo impero la monarchia costituzionale. La pienezza del potere doveva essere distribuito fra il sovrano e il Parlamento. E dapprima si voleva dare all'imperatore un veto assoluto, però poi si è deliberato per mesi e mesi e si restava più o meno su quel primo schizzo che la commissione preliminare aveva elaborato in aprile. Oltre a queste questioni del potere centrale, già questa commissione dei 17 aveva elaborato un breve catalogo di diritti fondamentali, ma questa breve enumerazione non bastava alla maggioranza del Parlamento. Proprio per questi diritti fondamentali ci furono poi discussioni molto intense e molto lunghe, e soltanto dopo queste lunghe discussioni si arrivava ad una parte molto larga con 59 paragrafi, di cui molti erano abbastanza larghi, in cui praticamente si era creata la codificazione di uno Stato di diritto borghese con tutte le garanzie per i diritti individuali, per i diritti anche delle associazioni e dei raggruppamenti sociali. Il primo progetto era stato allargato soprattutto in quanto riguardava i diritti di proprietà privata, le proprietà che venivano dichiarate come inviolabili. La piena libertà della proprietà dei movimenti, l'abolizione dei ultimi resti del sistema feudale, le garanzie anche per minoranze etniche, cioè tutto un sistema che nel 48 fu un passo molto importante proprio per creare una codificazione completa dei diritti liberali e borghesi. Mancava, oppure era meno sentita la questione sociale, sia perché gran parte dei liberali non aveva una coscienza sociale molto marcata, ma anche per la semplice ragione che si credeva che queste questioni più particolari sarebbero poi state decise con leggi che il futuro Reichstag doveva fare. E in modo parallelo, cioè parallelamente alla discussione dei diritti fondamentali, si tornava dall'autunno del 48 a quella parte dell'organizzazione costituzionale in cui si trattava del veto e della posizione in genere del nuovo capo dello Stato, cioè del capo dell'impero, dell'imperatore. E poi ci furono discussioni anche per il diritto al voto, che secondo la maggioranza dei liberali di destra doveva essere molto limitato. Alcuni della destra, soprattutto gente come Dahlmann, puntavano sul veto assoluto del monarca, cioè perché vedevano nel monarca una garanzia di stabilità dello Stato. Allora qui nasce una scissione molto profonda fra liberali di destra e quelli di sinistra sulla posizione, sull'estensione dei poteri dell'imperatore. Però sia nella questione del capo dell'impero, sia anche in quella questione del diritto al voto, le cose non andavano secondo tutti i desideri del partito del Casino. Sia nella commissione, sia nel pleno del Parlamento ci furono tante proposizioni che cercavano di rispettare la speciale struttura della Germania, la coesistenza di due potenze grandi e di tante potenze medie e piccoli, così che i dibattiti per queste cose diventavano molto lunghi fino al gennaio del 49. Alla fine fu deciso con una chiara maggioranza che questo impero avrebbe avuto un imperatore, ma non fu chiarito abbastanza quale posizione giuridica avrebbe avuto quell'imperatore. Era stata rifiutata con chiara maggioranza l'eredità della corona imperiale. E infine il partito del Casino ha avuto una disfatta anche nella questione del diritto al voto, perché questo diritto, secondo la prima proposta, doveva essere molto limitato, doveva praticamente escludere tutto il proletariato, e però nella frazione del Casino c'era una certa opposizione contro questa esclusività del voto. E così fu poi accettato con la legge elettorale del 2 marzo del 49 il diritto al voto universale, segreto e diretto di tutti gli uomini al di sopra dei 25 anni. Cioè compromesso fra parte della destra e parte della sinistra e come conseguenza una legge elettorale molto moderna. E molti della destra avevano fatto delle concessioni in questa questione del voto alla sinistra moderata, sperando che in compenso la sinistra sarebbe poi venuta incontro alla destra nella questione del Reichsoberhaupt, della posizione giuridica dell'imperatore. Dalla svolta dal 48 al 49 fu sempre più importante e più grave la questione sia territoriale sia questa questione del capo del creando impero. E qui poi si arriva ad un cambiamento, ad un lento cambiamento delle vecchie limiti e margini fra i vari raggruppamenti. Qui si arriva ad un mescolamento delle posizioni e soprattutto dopo la dichiarazione di Schwarzenberg dal dicembre del 48, in cui Schwarzenberg diceva che l'ulteriore esistenza dell'Austria in unità statale sia una necessità sia tedesca sia europea. Adesso ricomincia proprio questo rimescolamento delle carte. Le frazioni della sinistra, che erano Großdeutsch, si univano in una sinistra unificata e cominciavano inoltre a crearsi una organizzazione del partito nel paese. Anche i liberali, che tendevano verso la Großdeutsche Lösung, lasciavano i gruppi parlamentari in cui avevano lavorato finora e si creavano sotto Welker, Jürgens e Schmerling, l'austriaco Schmerling, un nuovo raggruppamento, il cosiddetto Pariserhof, con circa 100 membri. Si cercava adesso il compromesso fra la destra dei Großdeutschen e i gruppi sinistri, perché loro erano Großdeutsch, e in risposta a questo nuovo raggruppamento anche i fautori di una potenza imperiale ereditabile, di un Erbkaisertum, si mettevano assieme, così che poi parte del casino si metteva assieme con altri nel Weidenbusch e si formulava un programma che voleva proprio lo Stato monarchico federale e che voleva insistere su quella semplice unione personale fra stati tedeschi e non tedeschi. Allora, risposta alla proposta di Schwarzenberg. Questo nuovo raggruppamento era il blocco più grande nel Parlamento, però non così grande che avesse potuto imporre subito il suo programma. Così la situazione era molto complicata e la Paulskirche si trovava nel febbraio del 49 in un vicolo cieco. La soluzione veniva proprio dall'Austria, perché Schwarzenberg, rafforzando il potere in Austria, faceva sciogliere il Parlamento a Kremsir, fu decretato la Costituzione dal sopra e Schwarzenberg chiedeva dal potere centrale di Francoforte di assumere tutta l'Austria nell'impero da creare e di creare subito un direttorio, cioè un direttorio collettivo per il nuovo Reich con chiara posizione di guida austriaca. In questo momento le simpatie per l'Austria venivano meno, anche un uomo come Welker, che finora era stato a capo dei raggruppamenti liberali e Großdeutsch, votava o chiedeva per una costituzione come l'aveva prevista il primo programma, e anche lui adesso era convinto che si doveva opporre la corona imperiale al re prussiano. Si facevano poi certe concessioni alla sinistra, per esempio quelli in materia di voto e quelli anche che limitavano il diritto al veto dell'imperatore, e così si mettevano insieme raggruppamenti della destra e della sinistra, e il 27 marzo furono poi decretati gli ultimi paragrafi della Costituzione. E quando si votava per la potenza imperiale da ereditare in una casa regnante, si arrivava ad una maggioranza esigua, però questo Erbkaisertum fu accettata con 267 contro 263 all'inizio di marzo. Un giorno dopo, il re Federico Guglielmo IV di Prussia fu eletto imperatore con 290 voti. Le vecchie frontiere tra liberalismo moderati, liberalismo di sinistra e radicalismo non ebbero più in queste deliberazioni finali l'importanza che avevano avuto prima. Qui, per queste votazioni finali, sarebbe da differenziare fra tanti aspetti Germania settentrionale contro Germania meridionale, protestanti contro cattolici, anche alcuni, non pochi radicali votavano ormai per il re di Prussia, perché solo così credevano di poter arrivare allo stato più unitario che volevano, così che praticamente una varietà di interessi anche economici, soprattutto della Germania meridionale, e i contrasti fra liberismo e fra protezionismo hanno avuto delle influenze in quelle ultime votazioni dell'Assemblea. Questi movimenti spontanei, e causati in gran parte da questo irrigidimento della posizione austriaca, fecero che la Costituzione diventava un compromesso fra posizioni liberali e posizioni radicali. E secondo questa Costituzione, l'impero tedesco doveva essere uno Stato federale in cui il potere centrale avrebbe avuto delle competenze molto larghe. Gli Stati singoli perdevano in questa Costituzione, non nella realtà, i diritti ad una politica estera indipendente ed anche ad una politica militare indipendente. L'imperatore, il di cui ufficio doveva essere ereditato da padre e figlio nella stessa dinastia, doveva esercitare il suo potere tramite dei ministri responsabili. Il testo non spiegava esattamente come si intendeva il termine Reichsregierung, e anche le prescrizioni sul veto sospensivo dell'imperatore non erano tanto precise, però la Costituzione prevedeva in modo chiaro un sistema di governo costituzionale di cui è difficile a dire se sarebbe poi sviluppato verso forme parlamentari. Il Reichstag, il Parlamento del Reich, doveva essere costituito da due camere, cioè la Camera del Popolo, da eleggere secondo le prescrizioni del Reichswahlgesetz, così col voto universale, diretto, eccetera, e la Camera dei Stati, di cui i membri dovevano essere eletti a metà dai singoli parlamenti e a metà dai governi dei singoli stati. Per fare una legge si voleva una concordanza di tutte le due case del Parlamento e l'assenso del governo. Così fu creato una Costituzione moderna che dalla Germania avrebbe fatto uno Stato federale costituzionale, però questa Costituzione non ha potuto essere attuata non solo perché Federico Guglielmo IV non ha voluto accettare la corona imperiale. Penso che ha insistito proprio alla fine che l'opera della Paulskirche non è fallita soltanto a causa di questa opposizione del re di Prussia. E dice alla fine che in un certo senso l'assemblea di Francoforte ha contribuito a far se stesso sterile già dall'inizio delle loro deliberazioni. Il liberalismo moderato, che voleva finire la fase rivoluzionaria e che voleva passare in una fase legale, evidentemente all'inizio non ha capito che si doveva creare subito la costituzione dell'impero. Ha commesso uno sbaglio molto grave quando, invece di prendere subito quel progetto già elaborato della Commissione dei 16, ha ricominciato di nuovo a elaborare tutta quella Costituzione che poi è maturata soltanto dopo tanto tempo. Gagan ha detto di fare un passo coraggioso istituendo l'ufficio del luogotenente, ma Fenske dice un vero passo coraggioso sarebbe stato quello di decretare subito che questo progetto già elaborato doveva entrare in vigore come costituzione transitoria. E si avrebbe dovuto, secondo lui, far entrare in vigore questa costituzione provvisoria e poi fare delle discussioni molto più brevi, perché purtroppo questa Assemblea Nazionale sperava di poter fare politica con lunghi discorsi e perciò si cercava di regolare tutti i dettagli e così si perdeva molto tempo utile e prezioso. Poi c'era un altro sbaglio enorme, era quello che i liberali a Francoforte non hanno seguito con l'attenzione che si voleva le evoluzioni, gli sviluppi negli stati singoli. E soprattutto mancava una coordinazione fra l'attività liberale a Francoforte e a Berlino. A Berlino, dove poi i lavori del Parlamento sono andati sempre più verso posizioni radicali, e proprio il radicalismo di Berlino, che forse i moderati di Francoforte avrebbero potuto evitare, prevenire, proprio questo radicalismo ha indotto il re al rifiuto, che poi ha espresso anche in confronto delle deliberazioni di Francoforte. Dunque, si avrebbe dovuto lavorare più svelto e si avrebbe dovuto coordinare i lavori dei singoli, dei due parlamenti, Francoforte e Berlino. E poi alla fine Fenske ha sottolineato che non si è avuto il coraggio di risolvere subito la questione decisiva territoriale, cioè la questione se si poteva chiedere dall'Austria questa mezza strada, cioè entrare soltanto con i territori tedeschi e restando fuori con quegli altri. E così Fenske finisce con la frase che dice: una decisione sollecita in favore di una soluzione più stretta e una soluzione larga, cioè Engerbund e Weiterbund, avrebbe allargato di non poco le possibilità, le chance dell'Assemblea Nazionale di realizzare tutta la sua opera. Eine Stunde zur Diskussion. Sì, 55 minuti. No? 50 minuti. 12 e 10. 10. 12 e 10, mezz'ora. Era e mezzo. Quando dobbiamo essere sopra a mangiare? A luna? Come 10, 5 e 10. Allora, roba a luna. A luna, sì. Chiaro, bitte. Papi, dopo anch'io, ecco, ricordo. Prima lei. Grazie. Dunque, io ho molto apprezzato naturalmente l'esposizione del professor Peste, assai istruttiva sulla dinamica, sul meccanismo secondo cui si agì il liberalismo alla pausa. Volevo porre soltanto due quesiti non specifici, di carattere, se mi è consentito, generale. Il primo è il seguente. Cosa intende il professor Fenske, o si intende in generale, quando si dice che il liberalismo nel 1848 ha 6 decenni di tradizione? Sono 60 anni. Rispetto al 1848, andando indietro di 6 decenni, si può pensare all'89, al liberalismo politico di Kant, però si può pensare anche all'Allgemeine Schlammbrett per la Prussia, che mi pare che con il liberalismo non abbia particolare attinenza. Cioè, mi sembra forse un po' troppo parlare di una tradizione di 6 decenni per il liberalismo. A questa osservazione se ne può connettere anche un'altra, in riferimento ad uno spunto contenuto nell'introduzione del professor Lid di ieri, cioè l'equazione, l'identificazione liberalismo-borghesia. Anche qui io porrei un interrogativo. Cioè, se penso alla memoria di David Hansemann del 1831, indirizzata a Federico Guglielmo IV, o se penso alla Politique di Dalman del 1835, un testo tendenzialmente economico e un testo di pensiero politico, a me pare che entrambi, in una data particolarmente avanzata del Vormerz, cioè gli anni 30, non denotino una coscienza borghese che possa consentire così di porre un accostamento o addirittura una identificazione tra liberalismo politico e borghesia in senso sociale, ideale, culturale. Ecco, e anche alla luce di c'è il grosso problema degli scende, che sono, come sappiamo tutti, sanciti per obbligo costituzionale dall'articolo 15 della Bundesakte del 1815. Però come profezia soltanto. Come profezia soltanto, però per la Prussia abbiamo per esempio la legislazione del 1822-24, su cui è scritto un saggio molto bello, illuminante, Carlo Benaus, nella miscellanea in onore di Heimberg. Penso, non so, alla ricerca di Hartwig Brandt sulla Landsteinische Repräsentation im Kommerz. Cioè abbiamo una struttura sociale dal punto di vista giuridico e dal punto di vista economico ancora Landsteinische Gesellschaft, che non sarà quella dell'anziano regime, ma che perdura nel Vormerz e oltre. Si pensa ancora alle reazioni del 1851 di Westfalia. Ora, questi elementi sono 60 anni di liberalismo, liberalismo e borghesia, mi sembrano un po' così stridere con un aspetto, con una caratteristica strutturale della società tedesca. E quindi questo è il primo problema che volevo porre, cioè che cosa si intende per tradizione liberale di 6 decenni al 1880. Il secondo quesito è questo. Io sono molto d'accordo nella illustrazione del professor Fenske e soprattutto nella sottolineatura del fatto che la perdita di tempo che i liberali così continuano, insomma, no? Nel corso dei lavori della Tolkien, sia stata un elemento determinante, insomma, no? Del fallimento dell'Assemblea Nazionale di Francia. Però, se passiamo da fonti per quali sono i resoconti stenografici, a altre fonti, quali sono gli epistolari di alcuni protagonisti del tempo, Duncker, Heim, Drozel, per rimanere nell'ambito del casino Partai, ci si accorge che la tensione politica, per così dire, del liberalismo comincia a venir meno, il professor Teste lo ha accennato, a partire dall'armistizio di Marmo dell'agosto del 1848 e poi decisamente ai primi del dicembre del 1848, quando in Prussia abbiamo la Obrojet Verfassung e il governo Brandenburg. Ora, a me pare che al di là dell'inconveniente o dell'errore così tecnico, procedurale, della perdita di tempo, il liberalismo politico abbia manifestato una sua crisi ideale, interna, di convinzione politica, già nell'autunno del 1848, cioè Marmont e la Costituzione del 5 dicembre, e che quindi dietro così il dato Eva de Menziel, ce ne sia uno forse più profondo, che magari non emerge alla lettera dei resoconti stenografici dei lavori della Paulskirche, ma che invece a me pare affiora eloquentemente in un tipo di fonte diversa, più confidenziale, più emotiva, se si vuole, quali sono gli epistolari di alcuni dei protagonisti. Ecco, queste erano le due osservazioni o le due domande che così volevo fare relativamente alla relazione del professor. Darf ich zunächst vorweg sagen, da ich also zwar eifrig Italienisch lerne hier, es aber noch nicht kann, ist es mir ein bisschen schwierig, so lange Ausführungen mitzubekommen. Die erste Frage habe ich, glaube ich, richtig verstanden. Es geht darum, inwieweit Sie behaupten, dass der Liberalismus eine 60-jährige Tradition hätte, ob man da eben nicht sowohl an Kant wie aber auch als allgemeine Landrecht erinnerte, stoßen würde. Und die zweite Frage geht darauf, ist es nur der Zeitverlust gewesen oder hat, wie die Briefwechsel von Heim und Duncker zeigen, nicht innerhalb der liberalen Partei in der Zeit um Malmö eben auch eine Bewusstseinskrise eingesetzt, eine innere Krise, die also sie zu weniger entschiedenem politischen Handeln hat kommen lassen? Und dann noch die Zusatzfrage nach der Identifizierung von liberal und bürgerlich, damit bin ich aber angesprochen, da kann ich ja hinterher noch. Also zu der ersten Frage, 60-jährige Tradition des Liberalismus, da würde ich sagen, dass der deutsche Liberalismus sich in der Auseinandersetzung und in der Verarbeitung mit der Französischen Revolution, in der Verarbeitung der Impulse der Französischen Revolution bildet, und doch recht schnell innerhalb des nächsten Jahrzehntes auch zu einer weitgehenden Reife kommt. In der Zeit der Freiheitskriege ist meines Erachtens die nationalliberale Position in Deutschland voll ausgebildet. Die geht dann die nächste Generation durch die deutsche Denkgeschichte durch. Ich würde sagen, also Kant als erster Liberaler, weil er eben das Prinzip des Republikanismus als die einzig legitime Verfassung hinstellt. Und Zeitgenossen Kants mit der Zurücknahme des Staatszwecks als Autoren der anderen Komponente des liberalen Denkens. Die zweite Frage nach dem Zeitverlust der Paulskirche, da gebe ich Ihnen selbstverständlich recht, dass die Paulskirche durch die vielfältigen außenpolitischen Probleme, mit denen sie sich befassen musste, Zeit verloren hat. Und dass namentlich die Auseinandersetzung mit Dänemark zu krisenhaften Erschütterungen in Deutschland im Verhalten der Liberalen geführt haben. Ich hatte vorhin gesagt, die Paulskirche hätte schnell handeln müssen. Sie hätte nicht denken müssen, wir haben die Revolution jetzt kanalisiert, jetzt können wir unendlich lange über die anstehenden Fragen reden. Ich meine tatsächlich, sie hätte bis September ihre Sache unter Dach und Fach bringen müssen. Im September beginnt ja auch der Umschlag in der Haltung des preußischen Königs, was hinterher zur Ernennung des Ministeriums Brandenburg führt. Nicht? Bis September bestand meines Erachtens Bewegungsfreiheit für die Paulskirche. Hinterher wird die mehr und mehr eingeschränkt und da gerät sie also in die Sackgasse, in der sie schließlich dann im Frühjahr 1849 war. Wenn Sie, Sie stimmen hier völlig überein mit dem, was der von mir gestern zitierte Möhring, der ja auch Abgeordneter der Frankfurter Paulskirche war, selbst geschrieben hat. Er schreibt auch, der Hauptfehler der Paulskirche war, dass sie zu viel Zeit mit der Beratung der Grundrechte verloren hat. Das ist also insofern hier Herr Ciavelli hat ja auch damit übereingestimmt. Er sagte ja auch, das ist ein Grund, aber sicher auch das andere, tiefere, da stimmen Sie ja auch überein, das ist also eine Krise damals gegeben. Ja. Und das Problem bei so Vorträgen ist immer, dass man in beschränkter Zeit eben nicht alles sagen kann und das muss dann in Diskussionsbeiträgen nachgetragen werden. Die dritte Frage war, sagte Herr Lill mir eigentlich an ihn gerichtet, Verhältnis. Bürgertum, ob wirklich Liberalismus und Bürgertum zusammen, ob es damals schon ein deutsches Bürgertum sozusagen gegeben hat. Ich würde sogar sagen, dass der Liberalismus in Deutschland auch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mehr als nur eine bürgerliche Angelegenheit gewesen ist. Er ist einmal ja eine sehr stark getragen worden, auch vom Teilen des deutschen Adels, nicht, die studiert hatten, die in die Administration gegangen waren, also in starkem Maße Beamtenliberalismus, also führende Leute des Liberalismus, die erwähnt wurden, etwa Gagern, sind ja Angehörige des Adels. Also da geht der Liberalismus über das Bürgertum raus, er geht auf der anderen Seite auch jedenfalls über das über das Bürgertum in einem engen Sinne, als Stadtbürgertum hinaus, indem er auch die Bevölkerung des flachen Landes in einzelnen Regionen Deutschland mit erfasst. Er ist also in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Süddeutschland durchaus auch eine agrarische Erscheinung, mehr als das Bürgertum. Ich glaube, dass es ein Bürgertum in Deutschland wirklich gab im Jahre 1801. Das braucht nicht weiter erläutert zu werden. No, credo che ha detto giustamente che naturalmente anche secondo lui il liberalismo trascende la borghesia semplice perché c'è una gran parte dell'aristocrazia della nobiltà germanica che era pro-liberale, che molti degli aristocratici, anzitutto dipende di che cosa si definisce per borghesia, c'è tutto il liberalismo dei funzionari pubblici, quello che in Austria si dice il Hofratsliberalismo, e per la Prussia è una cosa molto simile, Geheimratsliberalismo, eccetera. Natürlich, man hat si è detto e scritto giustamente che sia in Prussia che in Austria il terzo Stato, cioè la borghesia, è venuto al potere come burocrazia. Das natürlich diese bürokratische Liberalismus. La classe universale di Hegel. La burocrazia per Hegel è la classe universale. Sì, also, das ist jedenfalls, insomma, che c'è, per tradurlo ancora, scusi, che naturalmente esiste una borghesia anche nel 1800, uno già in Germania, ma il liberalismo trascende questo concetto stretto di borghesia. Insomma, tutti e due i punti è d'accordo e dice che in fondo in una relazione non si può toccare tutto e chiarire tutto e perciò è molto utile la discussione. dopo. Non ho parlato, credo. Farei io qualche domanda. La prima era circa la definizione di questa destra moderata, liberale, che il relatore dice organica. Da quei dati che lui ci ha fornito per la definizione di questa di questo liberalismo moderato, per la definizione di questo liberalismo moderato mi è nato un problema. E tutte le volte che io mi sono imbattuto in un pensiero di tipo organicistico e soprattutto definito così come lo ha definito il relatore, mi è sembrato che questo tipo di pensiero e di concezione politica portasse lontano dal liberalismo. Io non vorrei aiutare il rifiuto di Matteucci delle definizioni, ma ho l'impressione che ci sia un antagonismo sostanziale tra concezione organicistica della società e concezione liberale. Io credo che la concezione liberale abbia davvero come elemento costitutivo il razionalismo individualistico e il rifiuto di quella necessità, di quel concetto che io vedo in fondo alla dottrina sociale cattolica, che vedo, mi è sembrato di intravedere anche nella concezione di questo moderatismo liberale tedesco, di una società necessariamente, necessariamente da armonizzare, in cui il conflitto non deve assumere, non deve modificare né alterare i rapporti organici tra le classi, eccetera. Quindi la mia prima questione è se questi possono davvero essere chiamati liberali. E perché, per capire fino in fondo questo discorso, dirò che da quello che io conosco di Hegel, mi riferisco alla sua polemica esplicita nell'ultima sezione dell'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche contro il costituzionalismo inglese, e quel discorso che la Costituzione scritta, il riconoscimento scritto e la formulazione scritta dei diritti dell'uomo non è la Costituzione, mi sembra un cavillo tipicamente non liberale, anzi antiliberale. La Costituzione sarebbe la intima costituzione, realtà organica di un popolo, non un documento su cui Hegel ride. Quindi io vedo questa linea diversa da quella del liberalismo. E non a caso, perché mi pare che da questa linea poi siano usciti sia a destra che a sinistra delle concezioni che hanno portato molto lontano dal liberalismo. Prima della seconda domanda metto poi una piccola osservazione. La descrizione che ha fatto il professore sul carattere abbastanza nazionalista della sinistra liberale e dei radicali anche, mi richiama certi aspetti della sinistra italiana, che era più avventurista notevolmente, in molti casi già precocemente colonialista. Lo stesso Cattaneo era colonialista, per esempio, non si può parlare di qualcuno della sinistra, e già negli anni 60. E questo è quindi un'interessante vicinanza. Vengo alla seconda domanda, scusando per la lunghezza. Il professore ha parlato di una mancanza di coordinamento tra l'attività dell'Assemblea di Francoforte e quello che avveniva nei singoli stati. La mia domanda è: si occupava, ha mai avuto modo di il Parlamento di Francoforte di occuparsi, confesso anche la mia ignoranza, di occuparsi del sistema elettorale prussiano, o nella forma che noi conosciamo, quella forma aberrante poi perpetuatasi fino alla prima guerra mondiale delle tre sezioni elettorali, questo sistema così è posteriore al posteriore. Sì, è posteriore del 51. Sì. Del 51. Tra i casi padre. Sì, quello dei lettere classici, sì. Also bei der ersten Frage geht es im Wesentlichen darum, dass sie sehr stark das... Vorrei intervenire anch'io proprio sul problema dell'organismo. Sì, non ho... Allora, E riprendo, io sono abbastanza convinto che l'inizio con cui si afferma che il liberalismo abbia 50 anni di storia in Germania sia esatto, nella misura in cui io credo che il vero risveglio del liberalismo tedesco nasca dalla recessione della rivoluzione francese. E, no, e quindi abbiamo non solo il nome di Kant, ma abbiamo Fichte, Schiller, e poi anche l'importanza di tutte le traduzioni che vengono fatte tramite Gens, il libro, per esempio, di Burke, The Reflection, no? The French Revolution, è un libro che può, Burke non so se si fa il liberale o no, ma dico una certa importanza per il risveglio, di liberale sono solo io, una certa importanza per il risveglio di un'antica tradizione organica a contatto con i concreti problemi politici, credo che l'abbia dato. E poi anche per esempio Hegel ha diverse posizioni, Hegel partecipa ai dibattiti anche sulle costituzioni tedesche, soprattutto in un'opera che se non sbaglio si chiama Real Philosophie. E dico, Humboldt, dove ci troviamo? Le idee, quando vengono pubblicate le idee o quando le ha scritte? Le ha scritte, se non sbaglio, all'inizio dell'Ottocento. Quello lì è uno dei grandi classici del liberalismo, va bene che viene conosciuto dopo il 48, se non sbaglio. Sì. No, volevo intervenire in questo dibattito che mi sembra un dibattito sempre abbastanza interessante. Es geht also darum, ob denn es nicht... Zu der Frage möchte ich dann gleich auch etwas sagen. Posso dirlo in italiano e poi lo dico... credo che il professor Fenske ha ragione lo stesso, perché lo storicismo è anche l'idea dello sviluppo, del sviluppo organico, al posto di, per esempio, nel... Illuminismo si cerca la costituzione migliore, il liberalismo vuole una buona costituzione. C'è questa differenza. Il liberalismo tedesco specialmente è illuminismo trasformato, influenzato anche da elementi romantici, organici, storicistici anzitutto. Cioè l'idea che la Costituzione deve crescere, deve essere diversa per ogni periodo, eccetera. Allora qui, io di nuovo come ieri, il guaio che si dimenticano sempre i buoni lavori di 30 o 40 o più anni fa, al tempo della Geistesgeschichtsschreibung di Meinecke, eccetera, c'era un lavoro ottimo di una donna, si chiamava Anne-Marie Neumeist, sul romantische Elemente im deutschen Liberalismus, dove dimostrava che specialmente tutto quel gruppo di Dahlmann, eccetera, erano passati attraverso il storicismo e romanticismo e organicismo, e che questo è proprio un elemento del liberalismo tedesco, anche naturalmente con l'esperienza della rivoluzione francese. Pensiamo che al momento dello scoppio della rivoluzione francese una grandissima parte, per esempio, della giovane aristocrazia germanica era per la rivoluzione, e invece poi l'esperienza, poi il terrore, eccetera, ha fatto sì che il liberalismo diventa una cosa diversa. Also ich habe den Eindruck, soweit ich mitgekommen bin, dass damit die Frage beantwortet ist durch Sie, Herr Wandruska. Es ist wirklich ein Problem für mich hier, weil ich wenig verstehe. Ja. Es geht also immer um die Frage, das haben Sie sicher verstanden. Ja, das habe ich verstanden. Inwieweit eben organisches Staatsdenken mit liberalem Staatsdenken in Einklang zu bringen ist. Und da gingen die Interventi so weit auseinander, dass eben auch vermutet wurde, dass eben deutsche organischen Staatsdenker eigentlich gar keine Liberalen sind, während eben hier eingewendet wurde, dass es eben sehr wohl, wie Sie gesagt haben, diese 60-jährige Tradition gibt, in der eben Kant und Hegel und Humboldt drin stehen und dass sich eben in dieser Tradition der Liberalismus gebildet hat. Und Herr Wandruschka sprach von den Anreicherungen. Von den romantischen. Nein, Sie nicht. Nein, nein. Nein, aber nein, aber von Herrn Matteucci wurde sowohl Kant wie Hegel als... Kant e Humboldt. Kant e Humboldt. Anche sono diversissimi poi fra loro, sì, perché Kant è ancora l'illuminista. Humboldt, ci sono degli elementi più romantici e preistoricisti. Sì, però in Kant c'è già anche quello che porta verso lo storicismo e così, diciamo... Ma diciamo più in Kant... Aber müsste man dann nicht auch noch stärker betonen, dass ja diese organisch-historisch-romantische Schule ja nun mehr zur Ausprägung des konservativen Staatsdenkens und sagen wir zur Atmosphäre Friedrich Wilhelms des Vierten und Radowitz als zu der, der Welker und Dahlmann geführt hat? Sowohl als auch. Das Problem ist ja wirklich, wie definiert man Liberalismus? Es wurde gestern schon gesagt, ist das überhaupt ein Begriff, ist das ein verwendbarer Begriff? Das Phänomen des Liberalismus war derart breit, dass man keine einheitliche Definition geben kann. Ich glaube, wenn ich für die deutsche Entwicklung den Terminus Liberalismus verwende, muss ich unterstellen, dass Leute, die sich als Liberale verstanden haben und das zum Ausdruck gebracht haben durch ihre politische Orientierung, etwa in späteren Parteien, Liberale waren, auch wenn man sagen könnte, wie im Fall Dahlmann etwa, die Ansichten dieser Leute stehen sehr eng neben den Ansichten liberal-konservativer. Frage, ist konstitutionelles Denken Liberalismus? Mir scheint, dass die Quintessenz des gemäßigten Liberalismus, das konstitutionelle Denken, ist dargelegt, vor allem durch Dahlmann in seinem Buch die gegenwärtige Politik auf den Grund und das Maß der gegenwärtigen Zustände zurückgeführt, 1835 erstmals erschienen. Das scheint mir das Grundbuch des deutschen Konstitutionalismus zu sein, der eben den rechten Flügel des Liberalismus im 19. Jahrhundert gebildet hat. Dass es sich dabei um eine individuelle Wertung durch mich handelt, gebe ich gern zu. Es gibt gerade in der jüngeren Literatur durchaus Tendenzen, diesen ganzen Bereich, Dahlmann, Dreusen, Duncker und so weiter, aus dem deutschen Liberalismus auszuschließen und zu sagen, das sind doch eigentlich Konservative gewesen. Und da kann man auch damit argumentieren, dass eben Heim in seinem Parteibericht aus der Paulskirche davon gesprochen hat, es handle sich um eine konservative Partei. Dagegen würde ich sagen, der Terminus konservativ ist im Jahre 1848 noch kein Parteibegriff. Es entsteht in Deutschland hier gegenwärtig ein Lexikon der politisch-sozialen Sprache seit dem späten 18. Jahrhundert. Die beiden ersten Bände sind erschienen. Die drei Bände stehen noch aus. Die Begriffe Liberalismus und Konservativismus sind da noch nicht nachschlagbar. Aber wenn man so die gängigen Konversationslexika konsultiert aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, dann zeigt sich, der Begriff Liberalismus taucht in den deutschen Konversationslexika auf und wird zum guten Teil so definiert, wie ich ihn hier verstanden habe. Liberalismus, ich habe damit praktisch mit einem Lexikon-Zitat angefangen, Liberalismus will die Emanzipation des Menschen, aber eben behutsam. Radikalismus will die Emanzipation des Menschen schnell. Der Terminus Konservativismus taucht in vielen Lexika um die Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland noch gar nicht auf. Das ist noch kein Parteibegriff. Die Konservativen, die wir heute konservativ nennen, heißen in der öffentlichen Diskussion Deutschlands in der Mitte des 19. Jahrhunderts Reaktionäre oder Ultras, Legitimisten. Es gibt vielfältige Bezeichnungen dafür. Und deswegen konnten also Leute wie Heim oder Dreusen sich selber als konservativ bezeichnen. Konservativ ist für die nur ein Synonym für gemäßigt. Das ist vielleicht so eine Frage. Ich glaube, das ist klar, oder? Es ist von allen verstanden. Ja, bitte, Herr Skier. Io mi scuso intanto perché non volevo intervenire, di quanto credo dovrebbero intervenire ovviamente i nostri borsisti anche nelle discussioni, però non riesco a tenere, quindi intervengo. Mi pare che dalla osservazione iniziale di Cervelli nella discussione successiva, sia caduto un punto essenziale che probabilmente consente anche di dare un risposto in qualche modo all'osservazione che faceva Are, e secondo me consente anche di dar peso, insomma, alle ultime spiegazioni che faceva il professor Fenske. Cioè il discorso sugli stende e sulla Ständische Gesellschaft, che inevitabilmente da un punto di vista di storia costituzionale si deve riconoscere esistente in maniera massiccia per la Germania di questo periodo. Ecco, io credo che se noi accogliamo, no, fino in fondo la persistenza di questa struttura costituzionale sociale dentro al mondo tedesco, sicuramente per la prima metà dell'Ottocento, allora probabilmente il discorso della mediazione tra liberalismo e evoluzionismo oppure organicismo diventa più chiaro. È inevitabile che da una struttura sociale di questo tipo venga fuori un liberalismo che ha delle preoccupazioni di tipo gradualistiche, di tipo evoluzionistiche e così via. Così come sulla base di un'osservazione di questo genere, anche questo ultimo richiamo che Fenske faceva sulla differenza tra liberalismo e radicalismo, nel senso che il liberalismo tende alla realizzazione dei diritti umani in modo graduale, o come diceva prima Vanhoeke, mira ad una buona l'ottima costituzione, mentre il radicalismo continua a mirare all'ottima costituzione e ci vorrebbe rapidamente, si capisce bene. È chiaro che questa differenza si basa sopra appunto questa caratteristica maggiormente conservativa che il liberalismo ha. Di una cosa della Germania, abbiamo qui fra Ovest e Est, la grande differenza. Poi naturalmente ci sono, bisognerebbe, ecco, accettando un'imposizione di questo genere, sarebbe poi necessario entrare nel dettaglio e verificare in quali punti della Germania, in quali tempi della Germania la Ständische Gesellschaft permane oppure no, eccetera. E anche in questo senso la centralità di Hegel diventa, le intenzioni di Hegel diventa importante, come diventa importante, e credo che la suggestione sia data, Cervelli vada ripresa e non vada scartata troppo brutalmente, come diventa importante, rimane importante il ruolo, soprattutto ideologico, ma forse non solo ideologico, che continua a svolgere per la prima metà dell'Ottocento la Germania Svantrecht, e quello che poi ich bin mir nicht sicher, ob die ständische Gesellschaft in dem starken Maße fortgelebt hat, über die Steinschen Reformen hinaus in Preußen etwa, wie sie es zu unterstellen scheinen. Also ich würde diesen Faktor nicht so sehr gewichten. Mir scheint ein wesentlicher Grund für die Orientierung der gemäßigten deutschen Liberalen in der deutschen Geschichte des 18. Jahrhunderts zu liegen, die ja den aufgeklärten Absolutismus kannte. In einer Reihe von Territorien weswegen die Oppositionshaltung gegen die Dynastien doch recht stark reduziert war. Das hat zur Folge gehabt, dass die Dynastien in Deutschland eine beachtliche Verwurzelung hatten, und die gemäßigten Liberalen waren sich samt und sonders darin einig, dass man, wenn man eine Volksbewegung bleiben wollte, die man doch annähernd war, nicht gegen die Dynastien handeln konnte. Es geht also nicht um fortlebende Reste des Feudalismus, sondern es geht um die Stellung der Monarchen. Die Monarchen waren bei der breiteren Bevölkerung nicht unbeliebt. Und mir scheint, das ist also ein Relikt einfach aus dem aufgeklärten Absolutismus. Dann möchte ich meinen, dass man doch die Konfrontation mit der französischen Revolution, vor allem mit der jakobinischen Phase der französischen Revolution, nicht zu gering bewerten darf. Man hat in der Entwicklung Frankreichs 1793-94 ein warnendes Beispiel für übereilte, zu weitgehende Reformen gesehen, das immer wieder herausgestellt. Ich habe ja ein Zitat auch von Heim gebracht, der sagte, wir wollen das Erreichbare durchführen, alles andere führt im Grunde zur Katastrophe. Die französische Revolution ist in der deutschen Denkgeschichte, gerade in der liberalen Denkgeschichte des 19. Jahrhunderts, das große Trauma. Revolution will man nicht. Also ich würde diese Faktoren stärker bewerten. Auch weil es zur Militärdiktatur führt. Ja. Ja. Also nicht nur der Terror, non soltanto il terrore, ma anzi più ancora perché porta inevitabilmente al cesarismo. E questa idea era la Fontaine, che dice pochi anni dopo, certamente un po' di cose. O anche Metternich, che chiama appunto Napoleone o Robespierre a cavallo. Io avrei due domande, qui da fare telegrafiche. Subito, due. No, già, due da telegrafiche. Zwei Sachen, über die wir schon gesprochen haben, in Bezug auf die Österreicher. Sie sagten, wir sind uns ja da völlig einig, aber ich wollte es doch allgemein sagen, Herr Petzke sagte, und auch in der Übersetzung war es, dass in einigen Wahlbezirken in Österreich nicht gewählt wurde. Da möchte ich also doch darauf hinweisen, dass das eben die tschechischen Wahlkreise waren, weil ja das Konzept der Frankfurter Paulskirche beziehungsweise der vorbereitenden 50er-Ausschuss und so weiter, ja war, dass im gesamten Gebiet des Deutschen Bundes gewählt wird und das schloss natürlich auch Böhmen und Mähren, also das Gebiet des tschechischen Volkes, ebenso ein wie das Trentino oder Triest, Görz und Kärnten und Krain, also slowenische Bezirke. Es ist also nicht nur Deutsche, sondern eben nur die es ist also ein territoriales Abgrenzungsgebiet. Dagegen wendet sich ja bekanntlich in seinem berühmten Brief vom 11. April an den 50er-Ausschuss der Führer der Tschechen, der Historiker František Palacký, und sagt, erstens sind wir keine Deutschen und ihr wollt ein deutsches Reich machen, und zweitens sind wir überzeugt, wenn ihr dieses deutsche Reich macht, bedeutet das die Zerstörung Österreichs. Er hat also schon dieses Problem ja damals gesehen. Und wenn man das berühmte Wort von Voltaire, lieben Gott, wenn es Österreich nicht gäbe, müsste man es erfinden, zum Schutz der kleinen Völker und vor allem auch vor einer russischen Universalmonarchie, die das größte Unglück wäre, und die Donau bindet das zusammen. Kurz, er übernimmt hier übrigens etwas, was auch gerade damals der Möhring geschrieben hatte, von der Notwendigkeit der Habsburger Monarchie, und daher verweigern die Tschechen die Wahlen, wohl aber wählen die Deutschen, es wird zum Beispiel in Prag, werden Abgeordnete gewählt und so weiter. Und dann noch etwas dazu, was Sie sagten, dass die Österreicher nicht sich diesen Gruppierungen angeschlossen haben. Sicher hängt das damit zusammen, dass sie abgeschlossen waren, dass sie hier nicht so vertraut waren, auch persönlich befreundet mit diesen Gruppen. Sie haben auch eine etwas andere soziale Struktur gehabt. Ich habe darauf hingewiesen, dass der einzige Kleinbauer der Frankfurter Nationalversammlung ein Oberösterreicher, Georg Engelmeier aus Leonberg, gewesen ist. Und hier in Tirol, einschließlich des Trentino, wurden zum großen Teil Geistliche gewählt, weil die eben als die sozusagen Führer des Volkes anerkannt waren in Nordtirol, eben Peter Weber, Alois Flier und so weiter in Tirol und in Trentino der Liberale Giovanni Aprato, auch ein und dann ist noch etwas, die für die Österreicher war von Anfang an diese Frage Rechte, Linke und so weiter nicht so wichtig, sie war auch wichtig, aber nicht so wichtig wie die andere Frage, wie lösen wir das Problem eben der Monarchie. Und da gab es dann die verschiedensten Bündnisse mit der Linken, mit der Rechten, mit dem, der eben, also hier war das die Frage Großdeutsch und Kleindeutsch, stand hier, glaube ich, von Anfang an viel stärker im Vordergrund, als bei den aus dem Nicht, wie man damals sagte, aus dem außerösterreichischen Deutschland oder aus dem nicht österreichischen Deutschland, wo man diese Frage erst im Lauf des Herbst in ihrer ganzen entscheidenden Dramatik eigentlich kennengelernt hat. Stimmen Sie da? Ja, sind wir völlig ein. Ich wollte nur noch, weil ich es eben versäumt habe, eben auch noch auf Herrn Cervelli antworten, wegen Hansemann und wegen der ständischen Gesellschaft. Im Wesentlichen hat Herr Fenske das gesagt, was ich darauf sagen würde. Ich glaube, man soll weder die ständische Gesellschaft noch das allgemeine Landrecht bei aller Bedeutung, die sie hatten, überschätzen. Wenn Hansemann schreibt in den 30er Jahren und wenn sich überhaupt im Rheinland innerhalb Preußens die liberale Bewegung formiert, dann tut sie es ja gegen das allgemeine Landrecht, welches im Rheinland nicht galt. Sie tut es auf der Grundlage des französischen Rechtes und auf der Grundlage jener bürgerlichen Gesellschaftsordnung, die sich auch dank des französischen Rechtes, nicht nur, aber auch dank des französischen Rechtes im linksrheinischen Deutschland entwickelt hat. Das heißt also, diejenigen Kräfte, die im Westen und im Südwesten zum Konstitutionalismus hindrängen, das sind ja Kräfte, die nicht mehr von der ständischen Gesellschaftsordnung beeinflusst sind, sondern die mehr oder minder in einer bürgerlichen rechts- und politischen Ordnung leben, von denen ja in den südwestdeutschen Staaten Baden, Bayern, Württemberg ja ein weitgehender Konstitutionalismus 1815 realisiert worden ist. Und wenn Dahlmann hinzukommt, dann muss man vielleicht bedenken, dass ja auch in Hannover in den 30er Jahren aus dem Altständischen eben noch eine konstitutionelle Verfassungsordnung geworden ist. Es ist ja das dritte Deutschland. Und das ist praktisch ja das konstitutionelle und bürgerlichere Deutschland. Und nicht etwa das Deutschland des allgemeinen Landrechts und der Provinziallandtage, welches diesen Liberalismus hervorgebracht hat, mit Ostpreußens Ausnahme. Ja, ich wollte gerade auf die Ausnahme Ostpreußen hinweisen, ja, wo eine ganz große Rolle gespielt hat, dass das Königsberg eigentlich die Verbindungslinie zwischen dem ostpreußischen Getreide und den englischen Mägen, ja, herstellt, und in der Gegenrichtung kamen Ideen, etwa Adam Smith oder Kants Großvater. Ja. In Ostpreußen gibt es einen ausgesprochen bürgerlichen Liberalismus, der von Angehörigen des Adels geteilt wird. Die liberale Reformdiskussion im östlichen Preußen wird ja nach 1840, nach der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IV., eröffnet durch Theodor Schön, der dem Reformerkreis angehört hat mit seiner Schrift Woher und Wohin. Und da ganz dezidiert sagt, jetzt ist die Zeit für altständische Verfassungsordnungen vorbei, wir brauchen jetzt eine Konstitution. Daraufhin hat Friedrich Wilhelm IV. An den Verfasser geschrieben, ich habe Ihre Schrift eben gelesen, sie gefällt mir nicht, Punkt. Und dann gesagt, das hat er später gesagt, aber dem Sinne nach, nie eine geschriebene Verfassung. Nie eine? Nie eine geschriebene Verfassung. Wenn er nicht gegenüber hat er Federico mal Guillermo das formuliert, gegenüber auch dem Vereinigten Landtag, zwischen mich und mein Volk soll sich nie ein geschriebenes Papier drängen. Ne? Also auch man sind völlig d'accord mit Herrn Lill, dass eben das dritte Deutschland, das Deutschland des Roten Napoleon, liberale Kräfte aus sich entlässt, aber auch der Osten, in dem das allgemeine Landrecht gab, hat ganz wesentliche Impulse zum Ausbau des deutschen Liberalismus beigetragen. Posso dire solo perché ha detto Hansemann. Hansemann è in questo senso anche un portavoce di un'altra figura molto interessante, che è il principe Giuseppe Salm di Reifferscheid, che era stato da giovane studente a Parigi quando è nata la rivoluzione, che le sue lettere alla madre prende parte ferocemente dalla parte del terzo Stato contro i privilegiati, che poi è diventato pro-napoleonico, è rimasto sulla riva sinistra quando sono venuti i francesi, è stato massone nella stessa loggia come Hansemann, e questo principe Joseph Sang è proprio un sposato poi una francese, è proprio un rappresentante di quel liberalismo che ha perso completamente, diciamo, il modo di pensare ständig, eccetera, e che proprio nello stesso modo con cui Ostpreisen. Il curioso è che naturalmente in tutte queste persone c'è una radice dell'opposizione anti-assolutistica dal vecchio ständische Libertät. Questo entra nel liberalismo tedesco, io parlerò poi venerdì o giovedì sul liberalismo austriaco, c'è una componente che è quel liberismo, liberalismo come vuole essere, Libertätstreben della vecchia aristocrazia anti-assolutistica. Dall'altra parte ha certamente ragione il professor Penske se dice che il liberalismo, cioè che l'assolutismo illuminato della seconda metà del Settecento ha contribuito in questa terza Germania, pensiamo a Baden per esempio, Baden è l'esempio classico per questo, le dinastie sono state considerate come riformiste, portatori delle idee di riforma, eccetera. Due domande telegrafiche, sono telegrafiche per ragioni di tempo e quindi non le sto motivando, che forse fuoriescono un po' dalla relazione perché sono delle domande un po' metafisiche, un po' tecniche, domande che io faccio perché vedo che all'Assemblea Nazionale ci sono tanti giuristi, 450, e la presenza di 450 giuristi l'avrei fatta annoverare tra le cause del fallimento della ora io vedo, sono domande su cose che ignoro, quindi si tratta di riempire delle mie lacune, delle mie ignoranze. Io vedo che abbiamo un'Assemblea Nazionale che si trasforma in Assemblea Costituente. Ora, nel pensiero liberal-democratico, la distinzione radicale tra potere costituente e potere legislativo è netta sia in Francia nel 1789 sia in America, diciamo, nel periodo della rivoluzione americana. Nella cultura di questi giuristi c'è questa distinzione tra potere legislativo e potere costituente come due poteri diversi, che hanno una natura diversa e una funzione diversa? Prima domanda. Seconda domanda, vorrei sapere se la Costituzione che hanno steso, in cui c'è una parte così ricca in cui vengono enunciati i diritti fondamentali, è una Costituzione rigida come l'attuale Costituzione tedesca o è una Costituzione elastica come erano i nostri statuti? Perché se era una Costituzione elastica, come si potevano poi garantire effettivamente questi diritti fondamentali? Also zwei Fragen im Wesentlichen, ob die erste, ob die große Zahl der Juristen distinguiert hätte zwischen den Kompetenzen einer verfassungsgebenden und einer gesetzgebenden Versammlung, weil ja diese Versammlung eben zur verfassungsgebenden Versammlung wurde, während in Frankreich und in Amerika getrennt worden wäre. Und zweitens, ob die Verfassung, wie sie dann schließlich ausgearbeitet worden ist, eine sehr fest abgeschlossene Verfassung wie die jetzige deutsche oder eine so bewegliche, so anpassungsfähige wie die italienische Verfassung der damaligen Zeit gewesen sein. Wieso lässt sich in einer fest ausformulierten Verfassung eben diese Fülle von Individualrechten formulieren? Die Pauskirche hat starke Tendenzen gehabt, sich zur gesetzgebenden Versammlung zu machen. Die steht so auf der Mitte. Sie interpretiert jedenfalls den Auftrag der Verfassungsgebung sehr weit und sie ist durchaus bereit, Gesetze außerhalb des engeren Verfassungsrechts zu erlassen. Sie hat es in einem konkreten Fall auch getan. Das ist die Auswanderungsgesetzgebung, nicht die wirklich mit Verfassungsrecht nichts mehr zu tun hat, während ein Wahlgesetz natürlich ein Verfassungsgesetz ist, auch wenn es außerhalb der Verfassung steht. Andererseits hat man natürlich gesagt, wir können uns hier nicht mit Einzelgesetzgebung verzetteln. Die Verfassung ist die Hauptaufgabe. Deswegen eben nicht aufgreifen der sozialen Frage. Die Paulskirche hat außerordentlich viele Petitionen aus der Bevölkerung gekriegt über die sozialen Verhältnisse. Der Pauperismus drängte ja. Darüber ist im Volkswirtschaftlichen Ausschuss gesprochen worden. Das hat man wirklich späteren Zeiten vorbehalten. Dann hatten Sie kann ich das gleich übersetzen? Ja. Cioè l'Assemblea tendeva ad allargare le sue competenze da costituente anche alla legislazione in quanto era necessaria legislazione. Punto centrale restava la Costituzione e quelle leggi che erano indispensabili, come quella legge elettorale, indispensabili per far attuare la Costituzione. In alcuni casi leggi anche di altro genere, però in quanto era possibile, sull'emigrazione per esempio, però quando era possibile spostare la legislazione ad altra data e concentrarsi sulla Costituzione. Ja, die zweite Frage. Voll ausformulierte Verfassung oder elastische Verfassung? Ja, dazu lässt sich, glaube ich, sehr schwer etwas sagen. Die deutschen Verfassungen sind ja alle sehr ausgebaut gewesen. Die Bismarck'sche Verfassung hielt sich noch am kürzesten, die Verfassung von 1871. Das konnte sie deshalb tun, weil die Sachen, die in der Bismarck-Verfassung nicht stehen, in den einzelstaatlichen Verfassungen standen. Ich möchte meinen, dass das Verfassungsleben in Deutschland mit durchformulierten Verfassungen eigentlich ganz selten nur Probleme geschaffen hat. Es hat einen großen Problemkomplex gegeben, das ist eben der Verfassungskonflikt in Preußen gewesen, wo die Verfassung darauf verzichtet hatte, in diesen speziellen Punkte, um den man sich stritt, Vorschriften zu formulieren. Die Rechtslehrer haben dezidiert gesagt, hier hört das Staatsrecht auf. Das war eine Frage, die mit dem vorhandenen Verfassungsrecht nicht mehr gelöst werden konnte. Ich habe für die Paulskirche auf einen Punkt hingewiesen, gesagt, der Begriff Reichsregierung taucht in der Verfassung auf, ohne erklärt zu werden. Was ist Reichsregierung? Sind das die Minister? Ist das der Kaiser? Sind es beide zusammen? Auch da hätten Möglichkeiten eines Konfliktes gelegen. Ich meine, eine Verfassung sollte sich schon sehr dezidiert aussprechen. Ja. Okay. Vielleicht ich meine, zielt etwas an, das nicht auf die Gelegenheit, sondern auf den Tipp der Verfassung. Es gibt sehr stark prozedural, auf das Prozedurale konzentrierte Verfassungen, wie die französische, belgische und dann die der Dritten Republik. Da sagt man im Grunde nur, welche Macht liegt bei wem und wie hat die Prozedur zu funktionieren. Dann gibt es die Verfassungen wie die Deutschen von 1949 und die meisten neueren, die sehr viel materielle Bestimmungen und programmatische haben, also nicht nur präambelartig, sondern die vor allem sehr stark im Detail der Sozialverfassung, Wirtschaftsverfassung und so weiter eingehen. Und da wollte man auch immer die sehen, wo die ungefähr zwischen diesen beiden extremen Typen sich ansiedeln. Ja, gut, die Paulskirchenverfassung ist ja doch eine Verfassung, die mit dem sehr umfangreichen Grundrechtskatalog, der weitgehend ein Auftrag an die künftige Gesetzgebung war, um die Grundrechte Wirklichkeit werden zu lassen, mussten eben Einzelgesetze noch erlassen werden, etwa Aufhebung des Untertanenverhältnisses und so weiter und so weiter. Nicht? Da gehört aber die Paulskirchenverfassung also eindeutig zu den programmatischen Verfassung. Sie ist nicht nur eine organisatorische Verfassung. Cioè che la Costituzione della Postrice fa parte di quelle Costituzioni programmatiche che proprio con il largo catalogo dei diritti fondamentali vogliono legare, danno degli incarichi alla legislazione che poi si deve fare per adattare la realtà politica a questo catalogo. Ma la Costituzione è rigida come le Costituzioni, per esempio anche francesi, o è elastica, tipo così? Also, ob sie mehr auf den englisch-belgisch-elastischen Verfassungstyp oder auf einen sehr... Per cambiare la Costituzione, ci vuole una maggioranza qualificata, una maggioranza semplice. Come? Per cambiare la Costituzione, ci vuole una Verfassungsänderung, einfach una qualifizierte Mehrheit. Qualifizierte Mehrheit und kein qualifikata. Kein Betrug. Kein... Zur Revision. Kein Veto bei Verfassungsrevision. Ja. Nur das normale Veto, der Monarch konnte widersprechen, das konnte aber überstimmt werden in drei aufeinanderfolgenden Legislaturen. Also con una maggioranza qualificata si poteva modificare la Costituzione e il monarca non avrebbe potuto impedire una tale revisione. Ja, dann müssen wir wohl schließen, danke sehr. Perché gli inventori di questa procedura sono gli americani. però nei lavori della nostra costituente so che hanno studiato moltissimo queste esperienze tedesche. Sì, hanno studiato questo. Lei se io pago un scritto, io ho scritto bene, lei dice che una costituzione elastica.